Die ungeliebte Demokratie. Die Weimarer Republik zwischen rechts und links. Ein Feature von Hans Sarkowitsch. Arbeit und Soldaten. Furchtbar waren die vier Kriegsjahre. Grauenhaft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Die Folgen des Kriegs, Not und Elend, werden noch viele Jahre lang auf uns lasten. Die Niederlage, die wir unter allen Umständen verhüten wollten, ist uns nicht erspart geblieben. 9. November 1918. Der SPD-Reichstagsabgeordnete Philipp Scheidemann ruft vom Balkon des Berliner Reichstags die Republik aus. Kurz vorher war der Thronverzicht von Kaiser Wilhelm II. Bekannt gegeben worden. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Arbeiter und Soldaten, seid euch der geschichtlichen Bedeutung dieses Tages bewusst. Unerhörtes ist geschehen. Große und unübersehbare Arbeit steht uns bevor. Alles für das Volk, alles durch das Volk. Nichts darf geschehen, was der Arbeiterbewegung zu Unehre gereicht. Seid einig, treu und pflichtbewusst. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik. Es gibt ein Foto von dieser für die deutsche Geschichte bedeutsamen Stunde. Scheidemann steht auf der Brüstung des Balkons und spricht zu den Menschen, die voller Begeisterung ihre Hüte schwenken. Hinter ihm auf dem Balkon steht eine Gruppe von Männern. Aber ein Mikrofon ist nicht zu entdecken. Was auch nicht überrascht, denn damals war es noch nicht üblich, bei öffentlichen Versammlungen oder bei Reichstagssitzungen in Mikrofone zu sprechen. Die eigene Stimme musste genügen. Deshalb ist auch das, was jahrzehntelang für die Originalaufnahme der Scheidemann-Rede gehalten wurde, kein Original, sondern nur eine Kopie. Wie fast alle bedeutenden politischen Tondokumente aus der Zeit bis 1925 wurde die Rede auf Schallplatte nachgesprochen. In diesem Fall von Philipp Scheidemann am 9. Januar 1920, also genau 14 Monate später. Es würde zu weit gehen, zu behaupten, dass die akustische Geschichte der Weimarer Republik mit einer Fälschung begann. Aber es sind zumindest Zweifel erlaubt, dass Scheidemann in seiner freigehaltenen Rede genau diesen Wortlaut verwendete. Denn in dem Aufruf, den er am 9. November zusammen mit Friedrich Ebert und Otto Landsberg veröffentlichte, heißt es: Der Kaiser hat abgedankt. Sein ältester Sohn auf den Thron verzichtet. Die Sozialdemokratische Partei hat die Regierung übernommen und der unabhängigen Sozialdemokratischen Partei den Eintritt in die Regierung auf dem Boden voller Gleichberechtigung angeboten. Die neue Regierung wird sich für die Wahlen zu einer konstituierenden Nationalversammlung organisieren, an denen alle über 20 Jahre alten Bürger beider Geschlechter mit vollkommen gleichen Rechten teilnehmen werden. Wir stehen vor ungeheuren Aufgaben. Werktätige Männer und Frauen in Stadt und Land, Männer im Waffenrock und Arbeitsblusen, helft alle mit. Das klingt nicht nach einem spontanen revolutionären Akt, sondern nach einem von langer Hand geplanten Machtwechsel. Die Sozialdemokraten hatten schon lange darauf hingearbeitet, dass aus der Monarchie eine Demokratie wurde. Und das in geordneten Bahnen. Aber die revolutionären Feuer brannten schon. Begonnen hatten die Aufstände bereits am 4. November in Kiel. Dort war ein Arbeiter- und Soldatenrat gebildet worden, nachdem Matrosen gegen die Marineleitung gemeutert hatten. Überall in Deutschland entstanden danach Arbeiter- und Soldatenräte, die meist aus Mitgliedern der beiden sozialdemokratischen Parteien gebildet wurden. Die SPD hatte sich 1917 nach heftigen Auseinandersetzungen über weitere Kriegskredite in die linkssozialistische USPD und die gemäßigte MSPD gespalten. Nach der Ausrufung der Republik arbeiteten die Unabhängigen und die Mehrheit Sozialdemokraten im neu gegründeten Rat der Volksbeauftragten zusammen, dessen Vorsitz Friedrich Ebert führte. Der 1871 in Heidelberg geborene Friedrich Ebert war seit 1913 Vorsitzender der SPD. Er lehnte das Kaisertum nicht prinzipiell ab und hätte sich in Deutschland auch eine parlamentarische Monarchie vorstellen können. Deshalb trat er vor dem Ende des Ersten Weltkriegs in die Regierung des Reichskanzlers Max von Baden ein, der sein Amt am 9. November an Ebert weiterreichte. Deswegen war Ebert auch nicht glücklich damit gewesen, als Philipp Scheidemann vorpreschte und den ersten demokratischen Staat auf deutschem Boden verkündete. Ebert hatte ihn dazu nicht autorisiert. Nun waren Tatsachen geschaffen. Scheidemann hatte in einer politisch unübersichtlichen Situation die Initiative ergriffen, bevor die USPD mit Karl Liebknecht an der Spitze eine sozialistische Republik nach sowjetischem Vorbild ausrufen konnte. Die Angst vor einer Revolution wie in Russland saß bei den gemäßigten Politikern in dieser Zeit tief. Für den Freiburger Historiker Ulrich Herbert, der mit seiner Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert ein Standardwerk geschaffen hat, war diese Angst unbegründet. Denn die Kräfte der radikalen Linken waren viel zu schwach. Aber die sozialdemokratische Führung um Friedrich Ebert befürchtete eben das, weil sie das Chaos und den Bürgerkrieg in Russland sahen, die Millionen Toten des Bürgerkriegs. Und deswegen war die Politik der Sozialdemokraten sehr stark darauf gerichtet, eine solche Katastrophe zu vermeiden oder zu verhindern. Und als dann die ersten kommunistischen Aufstände kamen, sahen sie sich in dieser Position bestätigt. Um einen Bürgerkrieg in Deutschland zu vermeiden, setzte Ebert auf den Ausgleich zwischen Unternehmern und Gewerkschaften, auf die Kontinuität bei den Behörden und auf die Loyalität der alten Reichswehrführung. Dazu nahm er Kontakt zu Wilhelm Groener auf, der als erster Generalquartiermeister faktisch der Chef der obersten Heeresleitung gewesen war. Später erinnerte sich Groener: Am Abend des 10. November rief ich die Reichskanzlei an und teilte Ebert mit, dass das Heer sich seiner Regierung zur Verfügung stelle. Das Offizierskorps verlangte von der Regierung die Bekämpfung des Bolschewismus und sei dafür zum Einsatz bereit. Ebert ging auf meinen Bündnisvorschlag ein. Von da ab besprachen wir uns täglich abends auf einer geheimen Leitung zwischen der Reichskanzlei und der Heeresleitung über die notwendigen Maßnahmen. Das Bündnis hat sich bewährt. Aber es war heftig umstritten. Ulrich Herbert zu den Überlegungen Eberts. In gewisser Weise war das ein kluger Schachzug, weil er damit den ärgsten potenziellen Gegner gewissermaßen in die neue Demokratie einzubinden versuchte. Und das war eigentlich eine, sagen wir mal, politisch, strategisch sinnvolle Idee. Auf der anderen Seite hat er damit natürlich in gewisser Weise die alten Mächte stärker gemacht, als sie zu dieser Zeit waren. Obwohl wir nicht genau wissen, wie stark sie waren. Es gab ja auch Putschgerüchte von Seiten der Reichswehr von Beginn an. Aber es hat natürlich dazu geführt, dass große Teile der Arbeiterschaft und der Soldaten nun sahen, dass die Revolutionsregierung genau mit den Leuten zusammengeht, gegen die sie diese Revolution ja begonnen hatten, nämlich die Soldatenräte. Das Erste, was sie getan hatten, waren ihre Offiziere anzugreifen und zu degradieren. Insofern war das eine Bürde für die weitere Entwicklung. Das ist unübersehbar. Ebert hatte mit diesem Bündnis sein Ziel erreicht. Die Gefahr eines Bürgerkriegs oder eines kommunistischen Umsturzes war fürs Erste gebannt. Und er konnte daran gehen, die versprochene konstituierende Nationalversammlung vorzubereiten. Die Anhänger einer Räterepublik waren aber nicht bereit, diesen Burgfrieden mitzutragen. Die Stimme dieser Opposition gegen Ebert und dessen Politik war Rosa Luxemburg, die aus Polen stammte und 1898 der SPD beigetreten war. Sie hatte 1916 zu den Gründern des pazifistischen, linksradikalen Spartakusbunds gehört, der sich nach dem Anführer eines Sklavenaufstands im Römischen Reich benannte. Am 18. November 1918 schrieb sie: Ruhe, Ordnung, Ordnung, Ruhe. So hallt es von allen Seiten, aus allen Kundgebungen der Regierung. So jubelt das Echo aus allen bürgerlichen Lagern. Das Gezeter gegen das Gespenst der Anarchie und des Putschismus. Die bekannte Höllenmusik des um die Kassenschränke Eigentum und Profite besorgten Bourgeois ist die lauteste Note des Tages. Und die revolutionäre Arbeiter- und Soldatenregierung duldet ruhig diesen Generalmarsch zum Sturm gegen den Sozialismus. Ja, sie beteiligt sich daran, mit Wort und Tat. Das Fazit der ersten Woche der Revolution heißt: Im Staate der Hohenzollern hat sich im Wesentlichen nichts geändert. Die Arbeiter- und Soldatenregierung fungiert als Stellvertreterin der imperialistischen Regierung, die bankrott geworden ist. All ihr Tun und Lassen ist von der Furcht vor der Arbeitermasse getragen. Bevor die Revolution noch Kraft, Schwung, Anlauf genommen, wird ihre einzige Lebenskraft, Ihr sozialistischer und proletarischer Charakter eskamotiert. Noch in den letzten Tagen des Jahres 1918 gründeten Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht und weitere Vertreter linksradikaler Gruppierungen die Kommunistische Partei Deutschlands, KPD. Kurz vorher hatten die Vertreter der USPD den Rat der Volksbeauftragten verlassen. Damit war der Bruch mit der Mehrheits-SPD besiegelt. Aus den einst Verbündeten wurden Gegner. Auch wenn die KPD zu Beginn nur eine sehr kleine Partei war, so hatte sie doch viele Sympathisanten, vor allem aus den Reihen der USPD, die eine parlamentarische Demokratie ablehnten. Durch die Einbindung der alten Eliten war schon die Gründung der Weimarer Republik mit einer erheblichen politischen Hypothek belastet. Was das bedeutete, sollten die nächsten 4 unruhigen Jahre zeigen. Schon Anfang Januar 1919 entlud sich die Enttäuschung in Berlin. Im sogenannten Spartakusaufstand versuchten KPD und linke USPD-Mitglieder, die Regierung Ebert-Scheidemann zu stürzen. Der Sozialdemokrat Gustav Noske, im Rat der Volksbeauftragten für Heer und Marine zuständig, ließ die Erhebung blutig beenden. Er setzte dafür regierungstreue Truppen und Freiwilligenverbände ein, die Freikorps genannt wurden und in ihrer Mehrheit politisch nach rechts tendierten. Es waren auch Freikorpsoffiziere, die am 15. Januar 1919 Rosa Luxemburg und Wilhelm Liebknecht grausam ermordeten und dafür entweder gar nicht oder nur geringfügig bestraft wurden. Auf eine breite Zustimmung in der Berliner Bevölkerung war der Aufstand nicht gestoßen. Und der Bürger? Du liebe Güte, es wackeln im Wind die Zylinderhüte, reimte der Spötter Kurt Tucholsky alias Kaspar Hauser in der Weltbühne und nahm damit das Verhalten der Berliner aufs Korn. Und der Bürger? Du liebe Güte, es wackeln im Wind die Zylinderhüte. Er ist gegen jede Volksempörung. Politik ist geschäftliche Störung. Spartakus will seine Kasse bedrohen? Das geht zu weit mit der Revolution. Und wenn der Bürger noch zuschlagen wollte, es schläft Tante Minchen, es schläft Onkel Nolte. Spartakus packt die Geschichte beim Schopfe, der Bürger wackelt empört mit dem Kopfe. Auch nach der Niederschlagung des Aufstands mit über 160 Toten blieb Berlin eine unruhige Stadt. Als Tagungsort für die verfassungsgebende Nationalversammlung war die Reichshauptstadt deshalb nicht geeignet. So wich das erste demokratisch gewählte deutsche Parlament nach Weimar aus. Nach der alten Residenzstadt in Thüringen, wo Goethe und Schiller gelebt hatten, erhielt die neue Republik ihren inoffiziellen Namen. Die Wahl zur Nationalversammlung hatte am 19. Januar 1919 stattgefunden, nur 4 Tage nach dem Mord an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Es war die erste reichsweite Wahl, in der auch Frauen abstimmen durften. Sie brachte einen klaren Sieg für SPD, Zentrum und Deutsche Demokratische Partei, DDP, also für die 3 Parteien, die für eine parlamentarische Demokratie standen. Erster Präsident der Nationalversammlung wurde der Sozialdemokrat Eduard David. Der 1863 in Ediger an der Mosel geborene David war seit 1903 Reichstagsabgeordneter gewesen und hatte sich vor allem in der Agrarpolitik engagiert. Er zählte zu den Politikern um Ebert, die während des Ersten Weltkriegs für einen Burgfrieden aller Parteien eingetreten waren. Von der Nationalversammlung wurde er mit großer Mehrheit zum Präsidenten gewählt. Am 7. Februar 1919 hielt Eduard David als neu gewählter Präsident seine erste Rede vor der Nationalversammlung in Weimar und beschwor den neuen Geist, der die künftige Politik in Deutschland bestimmen sollte. Meine Damen und Herren, gewaltige Aufgaben harren uns vor. Krieg und Revolution haben das alte Regierungssystem zermürbt und zertrümmert. Der alte Bau ist zusammengestürzt. Wir sollen einen neuen errichten. Und dieser Neubau soll ein besseres, wohnlicheres Haus für unser politisches Zusammenleben sein, als das alte war. Anstelle des früheren, auf den Vorrechten einzelner und der staatsbürgerlichen Bevorzugung einer Minderheit aufgebauten Systems, soll eine auf voller staatsbürgerlicher Gleichberechtigung ruhende Demokratie treten. Das Volk als Ganzes, wird von jeder Bevormundung befreit, Herr über sein Geschick. In dieser Gründungsphase der Weimarer Republik begegneten viele Intellektuelle der parlamentarischen Demokratie noch mit Skepsis. Thomas Mann hatte sie in seinen 1918 erschienenen Betrachtungen eines Unpolitischen sogar ganz abgelehnt. Kurz bevor die Nationalversammlung zum ersten Mal zusammentrat, veröffentlichte er seine Idee eines sozialen Volksstaats, den er zwischen Bürgertum und Sozialismus angesiedelt sehen wollte. Gewiss ist mir auch, dass gerade in Deutschland der soziale oder sozialistische Staat ohne einen Einschlag bürgerlichen Geistes nicht lebens- und leistungsfähig sein würde. Denn dieser Geist, der mit imperialistischem Bourgeoistum gar nichts zu tun hat, ist einfach der Geist deutscher Gesittung. Die reine Arbeiterrepublik, die Diktatur des Proletariats, das wäre Barbarei. Schon seine Zeitgenossen verstanden nicht, wie ein Staat mancher Prägung hätte aussehen sollen. Vielleicht war die Koalition, die sich aus SPD, Zentrum und DDP in der Nationalversammlung bildete, ein erster Schritt in diese Richtung. Reichskanzler, der damals noch Ministerpräsident hieß, wurde am 13. Februar 1919 Philipp Scheidemann. Er blieb es allerdings nur gut 4 Monate und wurde von dem Sozialdemokraten Gustav Bauer abgelöst. Scheidemann trat am 20. Juni 1919 zurück, angeblich aus Protest gegen die Friedensbedingungen des Versailler Vertrags. In Wirklichkeit war er den Problemen, die sich vor ihm auftürmten, nicht gewachsen. Scheidemann blieb im Reichstag und ließ sich zum Kasseler Oberbürgermeister wählen. Die Reichskanzler wechselten in dieser frühen Phase der Weimarer Republik in rascher Folge. Entweder weil sie das Vertrauen ihrer Parteien verloren hatten oder wichtige Entscheidungen nicht mittragen wollten. Aber die Weimarer Koalition aus SPD, Zentrum und DDP hatte, mit Unterbrechungen und in unterschiedlichen Konstellationen, bis zum November 1923 Bestand. Die SPD und das 1870 gegründete katholische Zentrum waren während des Kaiserreichs aus verschiedenen Gründen unterdrückt worden. Der damalige Reichskanzler Bismarck war gegen die SPD mit den Sozialistengesetzen und gegen das Zentrum im sogenannten Kulturkampf massiv vorgegangen. In der Weimarer Republik fanden die beiden Parteien in ihrer unbedingten Treue zur parlamentarischen Demokratie zusammen. Zu ihnen stieß die DDP, die sich bis 1932 an allen Reichsregierungen beteiligte. Sie verstand sich weder als rechts noch als links, sondern als liberale Mitte. Friedrich Naumann, nach dem heute die Stiftung der FDP benannt ist, war ihr erster Vorsitzender. Zu ihren führenden Mitgliedern zählten unter anderem Theodor Heuss, der spätere Außenminister Walter Rathenau, der Publizist Theodor Wolff und der Friedensnobelpreisträger Ludwig Quidde, der Vorsitzender der Deutschen Friedensgesellschaft war. Quidde saß auch als Abgeordneter in der Nationalversammlung, die noch tagte, als es in Berlin im März 1919 erneut zu Unruhen kam. Die KPD hatte zum Generalstreik aufgerufen. Und wieder war es ausgerechnet der sozialdemokratische Reichswehrminister Gustav Noske, der Regierungstruppen und Freikorpskämpfer gegen die Kommunisten aufmarschieren ließ. Die schreckliche Bilanz waren 1200 Tote. Vor der Nationalversammlung rechtfertigte sich Noske am 22. März 1919. In Berlin hat eine Woche lang eine Schlacht mit allen ihren Schrecken getobt. Ich kann mitteilen, dass der Aufstand niedergeschlagen ist. Nur eine Säuberungsaktion ist in einigen Vororten noch vorzunehmen. Ich gedenke tief erschüttert und ehrend der wackeren Männer, die in diesen Schreckenstagen für die Ruhe und die Sicherheit im Lande ihr Leben gelassen haben. Grausen muss jeden fühlenden Menschen packen bei der Erinnerung an eine fiesche Bestialität, mit der eine Anzahl von Soldaten dahingemordet worden sind. Es steht fest, dass Bestien in Menschengestalt sich ausgerast haben wie Amokläufer. Fast eine ganze Woche lang habe ich mit der Anwendung des schärfsten Gegenmittels gezögert. Trotzdem ist angesichts der Truppe gefährlich war. Ich freue mich feststellen zu können, dass Lichtenberg gestern Abend kampflos von den Truppen besetzt worden ist. Obwohl oder gerade weil gegen die Streikbewegungen mit äußerster Brutalität vorgegangen wurde, flammten überall in Deutschland neue Unruhen auf. im Ruhrgebiet mit einem Generalstreik, an dem sich 300.000 Bergleute beteiligten, in ost- und mitteldeutschen Städten oder in München, wo am 7. April 1919 von revolutionären Organisationen und Gruppen die Münchner Räterepublik ausgerufen wurde. Eine führende Rolle spielten dabei Schriftsteller und Publizisten, wie der Heidelberger Germanist Helmut Kiesel erläutert. Die Münchner Räterepublik ist wahrscheinlich die revolutionäre Phase und Spielart in Deutschland, muss man sagen, wo die Intellektuellen am meisten Mitwirkungskraft und Einfluss hatten. Da trat mit Kurt Eisner ein Politiker von Rang und Einfluss auf. Er war ja früher SPD-Mitglied, dann USPD-Mitglied, dann also KPD-Richtung. Aber jedenfalls ein Mann, der als Publizist und Politiker seit Jahrzehnten tätig war und hat sich Ende November an die Führung der Münchner Revolution gesetzt, umgeben von einigen Publizisten und Autoren. Ich nenne Gustav Landauer, Erich Mühsam oder auch der noch junge Ernst Toller gehörten zum Umkreis, die sich dann in diesem Rahmen etablierten und in die Führerschaft der Revolution übergingen. Dann wurde Eisner ermordet und danach kam es zur Ausrufung der Münchner Räterepublik, die man nun auch als Literatenrepublik bezeichnen kann, weil in der Tat die Landauer, Toller, Mühsam, Ernst Niekisch und einige andere, die literarisch-publizistisch tätig waren, weniger eigentlich politisch tätig gewesen waren, sondern eben literarisch-publizistisch tätig waren, an der Führung dieser Revolution beteiligt waren und dort maßgebliche Funktionen ausübten. Was die in München gemacht haben, das war, wenn man sich das genau anschaut, dilettantisch und bis zu einem gewissen Grad ein Kasperltheater, wie die nüchterne Beobachter wie Max Weber und andere sofort gesagt haben, Karneval der Revolution und dergleichen Bezeichnungen wurden geübt. Für Helmut Kiesel, der eine umfassende Literaturgeschichte der Weimarer Republik geschrieben hat, war die Münchner Räterepublik von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil die Vorbehalte gegen eine Revolution nach sowjetischem Muster in Deutschland zu groß gewesen seien. Das politisch-intellektuelle Experiment endete schon nach knapp 4 Wochen blutig, als Reichswehr- und Freikorpstruppen München besetzten. Eugen Levinet, der führende Kopf der Münchner Räterepublik, wurde hingerichtet. Gustav Landauer ermordet. Ernst Toller und Erich Mühsam erhielten hohe Haftstrafen. Nur mit Hilfe von militärischen und paramilitärischen Truppen, deren Republiktreue zweifelhaft war, gelang es der Reichsregierung, die überall aufbrandenden Aufstände halbwegs im Griff zu halten. Aber der Preis dafür war hoch. Nicht wenige, wie der Publizist Karl von Ossietzky, warfen Ebert und seinen Regierungen vor, die Ideale der Revolution verraten zu haben. Man kann die deutsche Revolution als eine Prämie für jahrelang bewiesene Geduld auffassen. Mit einem Schlage war das deutsche Volk seine Bedrücker los. Die Dynastien, der Militarismus, der Amtsschimmel. Das ist nun länger als ein halbes Jahr her. Und wir stellen fest, dass all die schönen Dinge, die wir im November in Feindeshand gelassen zu haben glaubten, uns nachgehumpelt sind. Es fehlt nur noch die Dynastie. Aber die Geldsackrepublik ist auch kein übler Ersatz. Revolution hat bisher Bruch mit der Vergangenheit bedeutet. Die Deutsche hat den bedenklichen Vorzug, diese Vorstellung gründlich revidiert zu haben. Oh nein, unsere Revolution ist keine Kopie der französischen. Sie ist deutsch bis auf die schwachen Knochen. Die Kritik von links hatte zu Straßenschlachten mit zahlreichen Toten geführt, aber an der politischen Grundkonstellation nichts geändert. Die Weimarer Koalition saß noch fest im Sattel. Aber ihr drohte schon das nächste Unheil. Der Historiker Ulrich Herbert. Die SPD war nicht so stark, wie man gehofft oder gedacht hatte. Aber diese drei Parteien der konstitutionellen Reform, die im Krieg bereits eine wichtige Rolle gespielt hatten, setzten sich mit einer deutlichen Mehrheit durch. Auf sie wurden große Hoffnungen Gesetz, dass eine mal, republikanisch-parlamentarisch-demokratische Regierung der Mitte und der Linken bei den Verhandlungen um den Friedensvertrag und in Versailles bessere Ausgangsbedingungen hätten, dass also sozusagen es günstiger für Deutschland sei. Das hat sich ja dann nicht bewährt oder nicht gezeigt bei den Versailler Verhandlungen. Insofern war die Enttäuschung über die von den Deutschen selbst gewählte Regierung besonders groß. Am 18. Januar 1919 hatte die Friedenskonferenz im Schloss von Versailles begonnen, an dem nur die Siegermächte teilnahmen. Am 7. Mai wurde der deutschen Delegation das Ergebnis der Verhandlungen vorgelegt. Auf die massiven Einwände der deutschen Regierung wurde ihr am 16. Juni ein Ultimatum gestellt, das keinen Spielraum mehr ließ. Am 22. Juni unternahm die Reichsregierung den letzten Versuch, die Artikel 227 bis 231 aus dem Vertragswerk streichen zu lassen. Darin erkannte Deutschland die alleinige Kriegsschuld an und versprach, Kriegsverbrecher auszuliefern. Reichsministerpräsident Gustav Bauer erklärte am 23. Juni vor der Nationalversammlung: Meine Damen und Herren, im Namen der Reichsregierung habe ich Ihnen folgende Mitteilung zu machen. Die Mehrheit der Nationalversammlung hatte in ihrer gestrigen Sitzung meine Ausführungen gutgeheißen, in denen die Stellung der Reichsregierung zum Friedensschluss dargelegt wurde. Entsprechend diesem Votum und der darin ausgedrückten Bevollmächtigung haben wir gestern nach Mittag in Versailles eine Note überreichen lassen, diese unsere Stellung mit aller Verwahrung und allem Vorbehalt darstellt und unseren Willen zum Vertragsabschluss folgendermaßen formuliert. Die Regierung der Deutschen Republik ist bereit, den Friedensvertrag zu unterzeichnen, ohne jedoch damit anzuerkennen, dass das deutsche Volk der Urheber des Krieges sei und ohne eine Verpflichtung nach Artikel 227 bis 230 des Friedensvertrages zu übernehmen. Darauf ist dem Gesandten von Haniel am späten Abend eine ablehnende Antwort zugegangen. Die Alliierten lehnen jede Modifikation und jeden Vorbehalt ab und verlangen unveränderte Annahme des Friedensdiktats. Am 28. Juni 1919 wurde der Versailler Vertrag von den deutschen Vertretern, Außenminister Hermann Müller von der SPD und Verkehrsminister Johannes Bell vom Zentrum, unterzeichnet. Das dreisprachige Vertragswerk umfasste 650 Druckseiten. Die wichtigsten Bestimmungen waren: Deutschland durfte vorläufig nicht dem Völkerbund beitreten, gehörte der internationalen Staatengemeinschaft also zunächst nicht an. Umfangreiche Gebiete waren abzutreten. Eupen und Malmedy an Belgien, Posen und das westliche Westpreußen an Polen, das Hultschiner Ländchen an die Tschechoslowakei und das Memelgebiet zu einem späteren Zeitpunkt an Litauen. Danzig und das Saarland wurden unter Kontrolle bzw. Verwaltung des Völkerbunds gestellt. Elsass-Lothringen fiel an Frankreich zurück. Volksabstimmungen sollten in Schleswig, Ostpreußen und dem östlichen Westpreußen und in Oberschlesien stattfinden. Das linke Rheinufer und ein 50 Kilometer breiter Streifen auf dem rechten Rheinufer wurden zur entmilitarisierten Zone erklärt. Die Zahl der Soldaten in der Reichswehr durfte 100.000 nicht mehr übersteigen. Luftstreitkräfte waren ganz verboten. Kriegsverbrecher sollten ausgeliefert werden, darunter der ehemalige Kaiser Wilhelm II., der sich allerdings schon in seinem holländischen Exil aufhielt. Als besonders verletzend und herabwürdigend wurde von fast allen Deutschen der Artikel 231 empfunden. Die Alliierten und assoziierten Regierungen erklären, und Deutschland erkennt an, dass Deutschland und seine Verbündeten als Urheber für alle Verluste und Schäden verantwortlich sind, die die Alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Staatsangehörigen infolge des ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungenen Krieges erlitten haben. Dieser Artikel bedeutete gewaltige Reparationsleistungen. 20 Milliarden Goldmark bis April 1921 und danach regelmäßige Zahlungen über 30 Jahre. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, hieß es in Artikel 428: Um die Ausführung des gegenwärtigen Vertrags durch Deutschland sicherzustellen, bleiben die deutschen Gebiete westlich des Rheins einschließlich der Brückenköpfe während eines Zeitraums von 15 Jahren nach Inkrafttreten des gegenwärtigen Vertrags durch die Truppen der Alliierten und assoziierten Mächte besetzt. Besonders für die Sozialdemokraten und die Parteien, von denen die Weimarer Demokratie getragen wurde, war das Ergebnis der Friedensverhandlungen bitter. Tatsächlich war von irgendeiner Solidarität mit den Deutschen nichts zu spüren. Auf der anderen Seite, so der Historiker Ulrich Herbert, fehlte in Deutschland das Bewusstsein, einen Krieg verloren zu haben. Man darf nicht vergessen, der Erste Weltkrieg hat nicht auf deutschem Boden stattgefunden. Das machte auch das Empfinden einer Niederlage nicht ausgeprägt. Dass man eine Niederlage erlitten hatte, hat man in Deutschland in der Zeitung gelesen. Man hat es nicht gespürt. Lange wurde, so Herbert, übersehen, dass der Versailler Vertrag den Deutschen auch die Möglichkeit gegeben hatte, sich wirtschaftlich zu erholen und wieder eine Großmacht zu werden. Insofern waren die Bedingungen zwar hart, aber sie waren gewissermaßen nicht aussichtslos. Diese unglaubliche Aufregung über den Versailler Vertrag hing damit zusammen, dass die Niederlage nicht ins kollektive Bewusstsein eingedrungen war und dass man den Eindruck hatte, dass mit dem Vorwurf der Kriegsschuld, alleinigen Kriegsschuld Deutschlands, sozusagen die Geschichte umgeschrieben werden sollte zugunsten der Sieger. Das sind Erkenntnisse, die Historiker heute haben. Die meisten Menschen in der Weimarer Republik sahen das anders. Auch, dass ihre neue Verfassung, die am 11. August 1919 unterzeichnet wurde, unerhört Neues brachte, noch nie Dagewesenes in der deutschen Geschichte, erkannten viele, wenn überhaupt, erst als es zu spät war. Alle Deutschen sind vor dem Gesetz gleich, heißt es in Artikel 109. Und weiter? Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Das hatte es vorher in keinem der deutschen Staaten oder im Kaiserreich gegeben. Und selbst nach dem Zweiten Weltkrieg mussten Frauen darum kämpfen, dass sie im Grundgesetz den Männern gleichgestellt wurden. Die praktische Umsetzung dauerte dann noch Jahre. Auch in den Artikeln 114 bis 124 war die Weimarer Verfassung überaus fortschrittlich. Darin sind die Freiheit der Person, die Unverletzlichkeit der Wohnung, das Briefgeheimnis, die Meinungs- und Pressefreiheit, die Versammlungsfreiheit und die Vereinigungsfreiheit festgeschrieben. Allerdings, so Ulrich Herbert, war es so, dass dieses parlamentarische System die Regierung nicht sehr stark machte, insbesondere den Reichskanzler nicht sehr stark machte. Das war ein Fehler. Man wollte die Macht sehr stark verteilen. Man hatte auch ein bisschen Angst vor einer zu starken Regierung wie im Kaiserreich. Und nun, das war das eine Problem. Und das andere, dass der Reichspräsident eine Art Kaiserersatz zu stark war. Das hing auch damit zusammen, dass man glaubte, man brauche eine Art Integrationsfigur. Und einen machtvollen Politiker, der bei einem revolutionären Umsturzversuch energisch durchgreifen könne. Deshalb war ein eigener Notstandsartikel in die Verfassung aufgenommen worden. Wenn ein Land die ihm nach der Reichsverfassung oder den Reichsgesetzen obliegenden Pflichten nicht erfüllt, kann der Reichspräsident es dazu mit Hilfe der bewaffneten Macht anhalten. Der Reichspräsident kann, wenn im Deutschen Reich die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gestört oder gefährdet wird, die zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nötigen Maßnahmen treffen, erforderlichenfalls mit Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten. Auch die Grundrechte von der Freiheit der Person bis zur Vereinigungsfreiheit konnte der Reichspräsident ganz oder teilweise außer Kraft setzen. Da er auch den Reichskanzler ohne die Zustimmung des Parlaments ernennen und entlassen konnte, hatte er eine Machtfülle, die sich später verhängnisvoll auswirken sollte. Der erste Reichspräsident, Friedrich Ebert, wurde noch nicht, wie in der Verfassung vorgesehen, direkt vom Volk gewählt, sondern von der Nationalversammlung. Nach seiner Vereidigung am 21. August 1919 hielt er seine Antrittsrede, in der er die Freiheit des Einzelnen herausstellte. Das Wesen unserer Verfassung soll vor allem Freiheit sein. Freiheit für alle Volksgenossen. Aber jede Freiheit, an der mehrere teilnehmen, muss ihre Satzung haben. Diese haben sie geschaffen. Gemeinsam wollen wir sie festhalten. Aus ihrem Vertrauen bin ich an die erste Stelle im Deutschen Reich gestellt worden. In ihre Hand habe ich das Gelöbnis abgelegt, die von ihnen für das deutsche Volk geschaffene Verfassung treu zu wahren. Ihr Vertrauen wird mir die Kraft geben, immer der Erste zu sein, wenn es gilt, Bekenntnis und Zeugnis abzulegen für den neuen Lebensgrundsatz des deutschen Volkes, für Freiheit, Recht und soziale Wohlfahrt. Eberts Appell, die Freiheit besonders zu pflegen, konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass er nicht der Reichspräsident aller Deutschen war. Als Politiker stand er zwischen den Fronten und konnte sich nur auf die Parteien stützen, die das parlamentarische System uneingeschränkt bejahten. Für die radikalen Linken war Ebert ein Verräter, der sich den alten Eliten angebiedert hatte. Und für das rechte Lager zählte er zu den Novemberverbrechern, die das Kaiserreich und mit ihm die siegreiche deutsche Armee in den Untergang geführt hatten. Die weitgehende Auflösung der Reichswehr nach dem Ende des Ersten Weltkriegs und die Bestimmungen des Versailler Vertrags verbitterten zahllose ehemalige Soldaten, die auf die notdürftige staatliche Versorgung angewiesen waren. Verabschiedete Soldaten, die bettelnd oder hausierend durch die Straßen der großen Städte zogen, waren offenbar so selbstverständlich, dass sie sogar in einem weihnachtlichen Hörbild über Berlin auftauchten, das 1919 auf Schallplatte aufgenommen wurde. Du, Pauline, wenn du artig bist, den nehme ich dir nachher mit auf den Weihnachtsbrummel. Aber Emil, was soll denn der Thesen? Immer bin ich artig. Und erstens darfst du ja nicht allein auf den Bummel gehen, du alle Qualmtute. Das wäre ja noch schöner. Du kriegst mal jeder so eine kleine Kiste Beere an. Vielleicht werde ich da noch um Erlaubnis fragen, was? Aber noch komm mal, die Zeit vergeht und Krieg verbrennt. Wir bummeln die Friedrichstraße runter. Aber mein Herr, wie sehen Sie mit dem Waldteufel? Hören Sie mal, wie sehen der Brumm? Da ist Ihre olle Janis dagegen. Frechheit, Apfelpackste. Hier die echte amerikanische Sahnschokolade. Vanessa, 10 Emsen, halber Bund. Na nun, wer spielt denn hier so schön Geige? Ach, gib doch mal Emil den armen blinden Soldaten. Du schenkst ihm doch was. Was? Das ist doch mein Regimentskamerad Pallmann. Mensch, Pallmann, kennst du mal den gar nicht? Natürlich, Emil. Mensch, was hast du denn da von Chines Mädchen an Armen? Na Mensch, ich denke, du bist blind. Ach wo, bloß während der Geschäftszeit. Am 10. Januar 1920 trat der Versailler Vertrag in Kraft und mit ihm die Bestimmungen über die Truppenreduzierungen. Tausende von Soldaten und Reichswehroffizieren waren nun arbeitslos. Bis zuletzt hatten sie gehofft, die Reichsregierung würde die Anordnungen unterlaufen. Sie waren enttäuscht und sahen darin eine Bestätigung für die später sogenannte Dolchstoßlegende. Paul von Hindenburg, der letzte Chef der obersten Heeresleitung, hatte sie am 18. November 1919 in einem Untersuchungsausschuss der Nationalversammlung öffentlich gemacht, als er einen britischen General mit den Worten zitierte: »Die deutsche Armee ist von hinten erdolcht worden.« Das hieß, im Felde unbesiegt sei die deutsche Armee durch politische Machenschaften in der Heimat, wie den Friedensresolutionen des Reichstags und den großen Streiks im Herbst 1918 zur Aufgabe gezwungen worden. Vor allem die Sozialdemokraten hätten sich dabei hervorgetan. Hindenburg verbreitete die Fama, obwohl er es besser wusste. Denn Ende September 1918 hatte seine oberste Heeresleitung die Reichsregierung aufgefordert, Friedensverhandlungen aufzunehmen, da die militärischen Kräfte erschöpft waren. Es nützte auch nichts, dass der angeblich zitierte britische General die ihm zugeschriebene Äußerung dementierte. Die Dolchstoßlegende war in der Welt und entfaltete ihre unheilvolle Wirkung. Mahnende Stimmen wie die des Marburger Philosophen und Pädagogen Paul Nartorp wurden bewusst überhört. Über die geistigen Auswirkungen des Weltkriegs hatte er gesagt: »Warum musste gerade uns der Schuss so vernichtend treffen? Wurden wir als die Schlechteren von den Besseren besiegt? Mögen Sie es glauben, Sie haben kein Gewinn, wir aber wissen es anders. Wir wissen, dass kein anderer als wir selbst uns besiegt hat und besiegt hätte. Darum nicht, weil der Sieg, den man uns bis zuletzt lockend vor Augen gehalten hat, uns nicht lockte. Weil das, worum da gekämpft wurde, uns im tiefsten unbefriedigt gelassen hätte. Unsere Niederlage, die ist von uns selbst, an uns selbst vollzogene Gericht. Es ist unser Sieg, unser Reichsbuch. Unser. Denn wer möchte ihn uns leiden, ihn uns stehlen wollen? Die Niederlage in einen Sieg umdeuten. Das wollte aus einer ganz anderen politischen Perspektive auch der Generallandschaftsdirektor AD Wolfgang Kapp, als er in Berlin gegen die Reichsregierung putschte. Kapps Vater hatte zu den Revolutionären der 1848er Revolution gehört. Er selbst war erst liberaler Reichstagsabgeordneter geworden und hatte dann aber 1917 zusammen mit dem Großadmiral Alfred von Tirpitz die rechtsradikale Vaterlandspartei gegründet. Seit 1907 führte er als eine Art Regierungspräsident die Generallandschaftsdirektion in Königsberg. Für seinen Umsturzversuch verbündete er sich mit dem ehemaligen Reichswehrgeneral Walter Freiherr von Lüttwitz. Paramilitärische Unterstützung erhielten die beiden von der Marinebrigade des Freikorpsführers Hermann Erhard. Am 13. März 1920 begann der Putsch, der schon nach 100 Stunden scheiterte. Ulrich Herbert? Es war im Grunde der Versuch der alten Kräfte, das Kaiserreich wiederherzustellen. Und womit sie nicht gerechnet hatten, dass große Teile der Beamtenschaft das nicht mittrugen, weil sie die Legalität der neuen Regierung anerkannten, dass die Arbeiterschaft genau so etwas erwartet hatte und sofort den Generalstreik traf und das ganze Ding relativ schnell vorbei war. Der Kapp-Putsch hatte allerdings weitreichende politische Folgen. Denn im Ruhrgebiet war zur Abwehr des Putsches die sogenannte Rote Ruhrarmee gebildet worden, die überwiegend aus Arbeitern bestand und 50.000 Mann in Waffen hatte. Nach dem Ende des Umsturzversuchs stellten die Arbeiterräte Forderungen an die Reichsregierung, die nicht oder nur teilweise erfüllt wurden. Die Folge war ein Generalstreik mit 300.000 Beteiligten, den die Reichsregierung von regulären Truppen und Freikorpsverbänden niederschlagen ließ. Na, es hat die Distanz zwischen der Arbeiterschaft, auch der sozialdemokratischen Arbeiterschaft, muss man sagen, und der politischen Führung immer weiter vergrößert. Denn die Revolution hat begonnen mit einem Aufstand der Soldaten gegen ihre Offiziere. Und nun von diesen Offizieren niederkartätscht zu werden, etwa im Ruhrgebiet, im doch wohl bedeutendsten revolutionären Aufschwung, der ja auch viele Wochen dauerte, mit Tausenden oder Hunderten und dann Tausenden von Toten, wo es dieser Ruhrarbeiterschaft im Wesentlichen um soziale Ziele ging, nicht so sehr um eine andere Republik oder gar den Bolschewismus. Das hat schon tiefe Wunden hinterlassen. Man kann vielleicht sogar sagen, dass die Niederlage der Ruhrarbeiterschaft dazu geführt hat, dass es zu spontanen Aufständen von unten, die nicht von der Kommunistischen Partei organisiert ist, nie mehr in der deutschen Geschichte gekommen ist. Das heißt, die spontane Revolutionsbereitschaft oder auch nur Aktionsbereitschaft in der Arbeiterbewegung, die war damit gewissermaßen ans Ende gekommen. Die Folgen von Kapp-Putsch und Ruhraufstand waren je nach politischer Ausrichtung unterschiedlich. Bei den Reichstagswahlen am 6. Juni 1920 verlor die Weimarer Koalition ihre Mehrheit. Die SPD stellte nicht mehr den Reichskanzler. Die bürgerlichen Wähler rückten nach rechts und die Arbeiter nach links. Die USPD löste sich weitgehend auf und überließ der KPD das Feld. Die politische Rechte zog die Lehre aus dem Kapp-Putsch, dass der Weg zur Macht nicht über den revolutionären Umsturz, sondern nur über das Parlament führen könne. Die Freikorpsverbände wurden aufgelöst. Ihre Mitglieder fanden sich allerdings in neuen Gruppierungen wie der Organisation Konsul zusammen und mordeten weiter. In ihnen nahestehenden Zeitungen wurden gegen führende Politiker gehetzt, mit fatalen Folgen. Nach heftigen Attacken in der rechten Presse wurde am 26. August 1921 in Bad Griesbach der ehemalige Finanzminister und Vizekanzler Matthias Erzberger ermordet, der den deutschen Waffenstillstand unterzeichnet hatte und zu den Befürwortern des Versailler Vertrages gehörte. In der Berliner Volkszeitung schrieb Karl von Ossietzky: 12 Schüsse für einen Mann, den der erste bereits gefällt hatte. Es war keine gewöhnliche Mordarbeit. Der Geist des Hasses, der Geist der sinnlosen Vernichtung selbst drückte die Parabellum-Pistolen ab. Und als das Opfer am Boden lag, da, im Bluttaumel, drückten sie immer wieder ab, als gelte es, den Vater aller Lüge für ewig zu erledigen. Sie haben einen Menschen getötet, sterblich wie wir alle. Aber sie haben auch ein Phantom getötet, eine Chimäre der nationalistischen Presse, Eine Legendenfigur, die fast gar keine menschlichen Umrisse mehr hatte. Am 24. Juni 1922 starb Außenminister Walter Rathenau im Kugelhagel von Mitgliedern der Organisation Konsul. Nur 6 Wochen, nachdem ihm im Rapallo-Vertrag der Ausgleich mit der Sowjetunion gelungen war. Die Mörder Rathenaus waren Studenten und ein Maschinenbauingenieur. Zu der Organisation Konsul zählten auch weitere junge Intellektuelle. Helmut Kiesel? Ein Beispiel ist Ernst von Salomon, der als junger Mann mit 17, 18 Jahren direkt von der Schule und von der Kadettenanstalt weg, er war nicht im Krieg, sondern trat nach dem Krieg einem Freikorps bei, hat dann die ganzen Freikorpszüge im Baltikum, in Oberschlesien, in Hamburg, in Berlin mitgemacht, hat in Weimar die Nationalversammlung mitbewacht und so weiter. Und dann kommt er in die Nachfolgeorganisation, Organisation Konsul, die am Rathenau-Mord beteiligt war oder ihn betrieben hat, wird zum Gefängnis verurteilt, zur Zuchthaus verurteilt, 5 Jahre lang, und beginnt im Zuchthaus nun seine Freikorps-Tätigkeit und Erfahrung literarisch zu verarbeiten, zu reflektieren, erst mit Aufzeichnungen, die er dann in einen Roman Die Geächteten überführt. In seinem Roman, der 1930 erschien, schilderte Salomon das Entsetzen, das die Ermordung Rathenaus in der Bevölkerung ausgelöst hatte, und seine Wut darüber, dass offenbar niemand ihre Tat als Erlösung empfand. Als ich die Massen auf den Plätzen durcheinander quirlen sah, marschieren sah, getrieben sah von plötzlichem Einsturz ihrer geordneten Welt, brannte in mir die Glut der äußersten Qual, der rasende Wunsch, dazwischen zu schießen, damit es geschehe, mich hineinzuwerfen als lodernder Keil, den Spalt zu treiben bis zum gefesselten Kern der Dämonie. Ich fingerte zitternd nach der Waffe, aber kein lohnendes Ziel wollte sich bieten unter der Masse der sturen Gesichter. Ich rannte mit kochendem Hass durch die Straßen, bereit zu morden, den Nächsten, mich und die Welt. Aber die zerflatternden Sekunden betrogen mich um den letzten Zwang. Nur bei einem Bruchteil der von Rechtsradikalen verübten über 350 Morde wurden die Täter verurteilt. Denn nicht wenige Richter sympathisierten mit den Extremisten. An warnenden Stimmen fehlte es in dieser Zeit nicht. Als der Literaturnobelpreisträger Gerhard Hauptmann gebeten wurde, am 15. November 1922 zum 60-jährigen Bestehen der Berliner Universität zu sprechen, begann er seinen Vortrag mit einer skeptischen Einschätzung. Man kann an die Zukunft der deutschen Literatur nicht denken, ohne an Deutschlands Zukunft zu denken. Und an diese wird man mit Sorge denken. Unser Vaterland steht im Zeichen einer Umbildung, deren rapides Tempo an den Ablauf eines Fiebers erinnert, und wir wissen nicht, welches Ende die gefährliche Krise, zu der es hindrängt, nehmen wird. Wenn man in der Geschichte liest, so macht es allerdings den Eindruck, als ob Krisen im Völkerleben nicht die Ausnahmen, sondern die Regel seien. Oft genug scheint es, wenn äußere Krisen die innere Krisen immer wieder die äußeren ablösen, durchaus als Wunder, dass der Staat nicht zugrunde geht. Hauptmann empfahl, den Weg der Humanität zu gehen. Auf diesem seien ganz allein die Künste des Friedens Wegbahner. Die politische Realität in Deutschland sah allerdings noch ganz anders aus. Am 11. Januar 1923 besetzten französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet, angeblich um rückständige Reparationslieferungen einzufordern. Wahrscheinlich ging es aber darum, die aufstrebende deutsche Wirtschaftskraft zu schwächen und einem Frankreich-freundlichen Rheinstaat den Boden zu bereiten. Die Folge war der sogenannte Ruhrkampf mit dem passiven Widerstand der gesamten Bevölkerung. Dadurch kamen die Kohleförderung und das öffentliche Leben im Ruhrgebiet fast zum Erliegen. Das stärkte die nationalistischen Kräfte und führte im ganzen Reich zu erheblichen Versorgungsengpässen. Im Februar reiste Reichspostminister Karl Stingel in das Ruhrgebiet und berichtete danach: Wo ich sprach, in Bochum, Essen und Düsseldorf, wurde ich von unserem goldreihen, prächtigen Personal in herzlicher Freude gegrüßt und mit wärmster Begeisterung folgte es meinen Ausführungen. Ich muss bekennen, dass ich in meiner langen Dienstzeit, in meinem ganzen Leben unter all den starken Eindrücken, die ich je empfangen habe, keinen von solcher Kraft und Nachhaltigkeit zu bezeichnen weiß, als diese Kundgebungen unseres herrlichen Personals, das sich ohne Rücksicht darauf, ob hoch oder niedergestellt, ob männlich oder weiblich, ob Beamte oder Arbeiter, ohne Unterschied der Partei hinter mich stellte, unserem deutschen Vaterlande zuschwor und in lohender Begeisterung und mit eisernem Willen gelobte, alles zu tun, was unserem Volke nützen und dem Feinde schaden könne. Bei aller Euphorie war der Ruhrkampf ein politisches Desaster und musste am 26. September 1923 abgebrochen werden. Unterdessen strebte die Hyperinflation ihrem Höhepunkt zu. Nicht zurückgezahlte Kriegsanleihen, die Reparationsleistungen und der Ruhrkampf hatten zu einer galoppierenden Geldentwertung geführt, von der besonders der Staat profitierte. Denn er war mit einem Schlag alle Schulden im Innern los. Ulrich Herbert? Die Inflation, diese Hyperinflation, wo zum Schluss ein Brot 1 Milliarde gekostet hat, war deswegen so von überragender Bedeutung, weil es sozusagen die festen Vorstellungen von dem, was richtig und falsch ist, überhaupt von was oben und unten ist, völlig durcheinander brachte. Wir wissen heute, dass es eine solche Inflation gab. Die Menschen damals wussten es nicht. Und wie soll man sich erklären, dass plötzlich ein Brot 1 Milliarde wert ist? Oder dass man gestern mal noch 10 Millionen Mark pro Stunde bekommen hat, am nächsten Tag 50 Millionen und es war beides nichts wert. Das konnte keiner verstehen und außerdem hat es natürlich gerade diejenigen, die überhaupt was hatten, also Mittelstand, Bürgertum, Beamte, völlig enteignet innerhalb von kurzer Zeit, weil das, was uns nicht erspart hatte, nichts mehr wert war. Es war natürlich eine Katastrophe in viele Richtungen und deswegen hat das auch langfristig für die Loyalität größerer Teile gerade des Mittelstands gegenüber der Republik verheerende Auswirkungen mit sich gebracht. Zum 1. November 1923 war die Inflation mit der Einführung der Rentenmark beendet. Die neue Währung, die später durch die Reichsmark abgelöst wurde, hatte als Sicherheit Immobilien. Damit konnte der wirtschaftliche Aufschwung wieder seinen Weg nehmen, den der Schriftsteller Joachim Ringelnatz bereits 1922 in seinem Gedicht Klimmzug beschworen hatte. Das ist ein Symbol fürs Leben. Immer aufwärts im Land treten, Sätze ziehen, nicht nachgeben. Stelle dir vor, dort oben winken Schnäpse und Trinken. Sollte dich ein Floh am Po kneifen, nicht mit beiden Händen zugleich danach greifen. Feste Wacker, alter Knatter, Schlimme klimmt zum Olymp, tragen total durch Weich. Endlich erreicht, das Unbeschreibliche zieht uns hinan, der ewig Weibliche zum Vater Jan. Aber so fröhlich wie von Ringelnatz beschrieben, ging es noch nicht zu. In München kam es am 8. und 9. November 1923 zu einem erneuten Umsturzversuch. Adolf Hitler, der Führer der noch kleinen NSDAP, versuchte, die Macht in Bayern an sich zu reißen, um dann, nach dem Vorbild des faschistischen Diktators Mussolini, seinen Marsch auf Berlin zu beginnen. Adolf Hitler hatte als Kriegsfreiwilliger gedient und danach als Spitzel für die Reichswehr rechtsradikale Splittergruppen ausgeforscht. Dabei war er auf die Deutsche Arbeiterpartei des Schlossers Anton Drexler gestoßen, die seinen politischen Überzeugungen am nächsten kam und in die er eintrat. Als sich im Februar 1920 die Partei in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei umbenannte, hielt Hitler seine erste Rede vor großem Publikum. In München stieß Hitler auch in bürgerlichen Kreisen auf Sympathien und erhielt von dort Unterstützung. Der Umsturzversuch durch eine überschaubare Zahl von Hitlergetreuen, wie dem ehemaligen Generalquartiermeister Erich Ludendorff, war dilettantisch vorbereitet und wurde genauso dilettantisch durchgeführt. Vom bühnenreifen Auftritt Hitlers im Bürgerbräukeller mit Pistolenschüssen in die Luft bis zum Marsch auf die Feldherrenhalle, den die Münchner Polizei mit Waffengewalt beendete. Hitler hatte vergebens auf die Unterstützung durch die rechtsgerichtete bayerische Regierung gehofft, in der Gustav Ritter von K. mit fast diktatorischen Vollmachten ausgestattet war. Aber K. war nicht bereit, gewaltsam gegen die Reichsregierung vorzugehen, die er politisch ablehnte. In der Reichshauptstadt Berlin wurde von dem Hitlerputsch kaum Kenntnis genommen. Aber Karl von Ossietzky erkannte in dem misslungenen Umsturz die drohende Gefahr einer Diktatur von rechts, wie sie K. in Bayern schon praktizierte. Am 10. November 1923 schrieb er in der Berliner Volkszeitung: Der Hitler-Ludendorff-Putsch hat eine schnelle und verhältnismäßig schmerzlose Erledigung gefunden. Das Gespenst der nationalsozialistischen Aktionen hat seine Drohung verloren und ein unbändiges Gelächter beantwortet allerorten den Komödienakt im Bürgerbräusaal. Dennoch muss vor leichtfertig optimistischer Beurteilung der gegenwärtigen Situation sehr dringend gewarnt werden, besonders diejenigen, die am Parlamentarismus vorübergehend irre geworden, aus Resignation heute drauf und dran sind, sich dem Diktaturprinzip zu verschreiben. Denn was sich hier im kleinen bayerischen Rahmen abspielte, das wird sich, wenn das System K. siegt, im größeren Rahmen des ganzen Reiches wiederholen. Ich habe nur ein Bestreben, in dieser Zeit des politischen und wirtschaftlichen Niederganges alle staatsbejahenden Kräfte zu schnellem und energischem Wiederaufbau zu sammeln. Ich habe nur ein Bestreben, nämlich aus dem zerrissenen Volke, das sich oft in zwei oder drei Heerlagern feindlich gegenübersteht, eine Nation zu machen. Ich glaube, das ist deutsch und das ist national. Ich habe das Bestreben, die Politik zu unterstützen, die aus dem deutschen Volke eine Nation machen will, damit Deutschland nach außen Ansehen und Geltung bekommt und damit es nach innen stark genug ist, um jeder inneren Zerfleischung zu widerstehen. Der preußische Innenminister Karl Severing brachte es am 13. Dezember 1923 auf den Punkt. Die erste Demokratie auf deutschem Boden war in der Bevölkerung noch nicht angekommen. Umsturzversuche gab es von beiden extremen Flügeln in den ersten 4 Jahren der Republik mit konstanter Regelmäßigkeit. Die Arbeiter- und Soldatenräte am Ende des Kaiserreichs, der Spartakusaufstand und große Streiks in Berlin, die blutig niedergeschlagen wurden. Die Münchner Räterepublik, der Kapp-Putsch mit dem Märzaufstand im Ruhrgebiet und zuletzt, nur 5 Wochen vor Severings Mahnung, der Marsch Adolf Hitlers und seiner Getreuen zur Münchner Feldherrenhalle. Die Umsturzversuche von rechts sind deutlicher im historischen Bewusstsein der Deutschen geblieben als die von links. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass Adolf Hitler 1933 mit seiner nationalsozialistischen Partei an die Macht gelangte. Aber, so Ulrich Herbert, aber die immer wieder aufflackernden linken Revolutionsversuche, die übrigens meistens auf Befehle oder auf Anweisungen von Moskau zurückgingen, destabilisiert die Republik doch mindestens genauso stark. Insofern war das eine Situation des latenten und dann noch offenen Bürgerkriegs, der ja auch Tausende von Tote gebracht hat, das wird oft vergessen. Und schließlich seinen Höhepunkt 1923 fand, wo gewissermaßen alles spitz auf Knopf stand. Und es ist eigentlich eine historische Überraschung, dass die Republik dieses Jahr 1923 überstanden hat. Die Republik hatte zwar die ersten 4 Jahre überstanden, aber sie war dabei ebenso gründlich zerzaust worden wie die Partei, die sie maßgeblich trug. Als am 13. März 1924 die erste Legislaturperiode des Reichstags zu Ende ging, bat der sozialdemokratische Reichstagspräsident Paul Löbe in seiner Abschiedsrede um ein gerechtes Urteil durch die Wähler. Die Nachwirkungen der militärischen Niederlage, die Wirkungen des Knebelungsvertrages von Versailles standen unseren Mühen zum Wiederaufbau entgegen. Dieser Reichstag ist vielfach angegriffen, gescholten, ich darf sagen, geschmäht worden. Er teilt dieses Schicksal mit fast allen europäischen Parlamenten in der gegenwärtigen, gärenden Zeit. Er teilt dieses Schicksal mit den meisten Regierungen, mit vielen Parteileitungen. Es wird abzuwarten sein, ob der historische Abstand es möglich macht, unseren Mühen ein anderes Urteil gegenüberzusetzen, ob kommende Geschlechter, wenn sie in den Blättern dieser Tage lesen, uns ein gerechteres Urteil widmen, weil sie abwägen können, das Hindernis der realen Tatsachen und Schwierigkeiten gegenüber den persönlichen und politischen Kräften. Doch nach der Reichstagswahl am 4. Mai 1924 musste Löbe erst einmal den Stuhl des Reichstagspräsidenten räumen. Denn die SPD hatte ihre Mehrheit im Parlament verloren. Statt Löbe wurde der deutschnationale Max Wallraff gewählt. Ein Grund für diese herbe Niederlage war der kurz zuvor bekanntgegebene Dawes-Plan, der von den Koalitionären mitgetragen wurde, aber bei links- und rechts gerichteten Parteien auf Ablehnung stieß. Der Dawes-Plan ist nach dem amerikanischen Bankier und Politiker Charles Gates Dawes benannt. Er bestimmte die weiteren Reparationszahlungen an die Siegermächte und schuf die Voraussetzung für die wirtschaftliche Erholung Deutschlands. Er griff zwar massiv in die Finanzpolitik der Reichsregierung ein, gewährleistete aber auf der anderen Seite, dass Deutschland wieder international kreditfähig wurde. Da abzusehen war, dass der Dawes-Plan eine wirtschaftliche Belebung bringen würde, erhielt er am 29. August 1924 die nötige Zweidrittelmehrheit im Reichstag. Auch Abgeordnete der rechten Deutschnationalen Volkspartei, DNVP, hatten für ihn gestimmt. Nur wenige erkannten damals schon, welche Gefahren mit den Krediten aus dem Ausland, besonders den USA, verbunden waren. Diese Kredite sollten sich 5 Jahre später in der Weltwirtschaftskrise als verhängnisvoll erweisen. Nach der Reichstagswahl vom Mai war die Regierungsbildung schwierig gewesen. Der Zentrumspolitiker Wilhelm Marx blieb zwar als Reichskanzler im Amt, aber seine Koalition mit der DDP und der Deutschen Volkspartei, DVP, hatte nur kurzen Bestand. Hinter ihr stand nicht einmal ein Drittel der Abgeordneten. So kam es bereits am 7. Dezember 1924 zu Neuwahlen. Unterdessen waren die ersten Anzeichen des Aufschwungs schon zu erkennen, und das schlug sich auf das Ergebnis nieder. Die SPD verzeichnete diesmal deutliche Gewinne und war wieder die mit Abstand stärkste Fraktion. Auch die anderen Parteien, die sich zur Weimarer Demokratie bekannten, konnten zulegen, während die radikalen Parteien zum Teil erhebliche Verluste hinnehmen mussten. Mit einer Ausnahme. Die DNVP steigerte sich um 1% und stellte gut ein Fünftel der Abgeordneten. Neuer Reichskanzler wurde der parteilose Hans Luther, der als Finanzminister maßgeblich an der Einführung der Rentenmark mitgewirkt hatte. Als politischer Pragmatiker waren ihm die Entscheidungsprozesse einer parlamentarischen Demokratie oft zu umständlich und zu langsam. Er wollte ein Kabinett der Experten bilden, scheiterte aber an der Parlamentswirklichkeit und stützte sich auf die Parteien der Vorgängerregierung. Die SPD als stärkste politische Kraft war nicht bereit, nach der Reichstagswahl in einer Koalition mitzuregieren. Fast während der gesamten Weimarer Republik stellte die SPD die stärkste Fraktion, war aber nur 3 Jahre und 7 Monate an der Regierung beteiligt. Ulrich Herbert? Gerade die Sozialdemokratie, wie alle Parteien, waren sehr stark ihrer eigenen Anhängerschaft verpflichtet. Und die wollte sozusagen entweder richtigere sozialdemokratische Politik und keine Verwässerung durch Koalitionen und Kompromisse. Das heißt, die Vorstellung einer romantischen Revolution, die mit der Praxis eigentlich gar nichts zu tun hatte, aber das vollständige Aufgeben in die Anführungszeichen bürgerliche Republik von Weimar widersprach einigen marxistischen Grundüberzeugungen, die allerdings in Widerspruch zu ihrer eigenen Praxis, auch durchaus der erfolgreichen Praxis standen. Dieser Widerspruch ist ganz kennzeichnend für die SPD der Weimarer Republik. Hinzu kam, dass der Begriff Kompromiss auch im Deutschen so einen etwas unguten, pejorativen Beigeschmack hat. Das ist in anderen Ländern anders. Und insofern galt eine Kooperation der SPD mit bürgerlichen Kräften auch immer etwas als Verrat. Wenn man das heute auch demokratietheoretisch sieht, ist es nicht nur bedauerlich, sondern geradezu absurd. Wenn man nur 30% der Bevölkerung vertritt oder 33%, kann man nicht 100% der Macht bekommen. Groteske Züge nahm diese Haltung nach dem Tod von Friedrich Ebert an. Als ein neuer Reichspräsident gewählt werden musste und die SPD keinen eigenen Kandidaten aufstellte. Ebert war am 28. Februar 1925 an einer verschleppten Blinddarmentzündung gestorben. Er hatte zuletzt nur noch in seiner eigenen Partei, der SPD, und bei überzeugten Demokraten Unterstützung gefunden. Vor allem von den rechtsextremen Parteien und ihrer Presse war er erbittert bekämpft worden. Auch beim Bürgertum besaß er als ehemaliger Sattler ohne akademische Bildung wenig Ansehen. Kurt Tucholsky fasste die Ressentiments der Linken und auch seiner eigenen gegen den Reichspräsidenten und die SPD in einem Gedicht zusammen, das wenige Monate vor Eberts Tod in der Weltbühne erschien. Der Arbeiter sah hoffnungsvoll auf seinen Mann. Dem wollte er dienen. In langen Jahren wuchs der Groll. Einer von uns. Einer von ihnen. Vergessen, was man lebenslang für die Genossen schön gepredigt? Ein Gang die Reichswehrfront entlang und Marx und Bebel sind erledigt. Ein wahres Herz verliert sich nie. Der ist den breiten Weg gegangen, wie die Partei. Er ist wie sie. Man darf wohl nicht zu viel verlangen. Doch unter der Präsidentschaft Eberts war mehr erreicht worden, als das Gedicht Tucholskys vermuten lässt. Nach dem politischen Stillstand unter Kaiser Wilhelm II. Hatte sich Deutschland grundlegend verändert. Die parlamentarische Demokratie basierte auf einer Verfassung, die Grundrechte und Freiheiten garantierte, die bis dahin einmalig in der deutschen Geschichte waren. Ihre Bedeutung erkannten viele erst, als sie nach 1933 weitgehend wieder außer Kraft gesetzt wurden. In den Unternehmen gab es Tarifverträge mit den Gewerkschaften und Betriebsräte. Der 8-Stunden-Tag war verpflichtend festgelegt. Das schienen viele Arbeiter nicht vergessen zu haben, als der Tod von Ebert bekannt gegeben wurde. 1 Million Menschen sollen an den Straßen gestanden haben, als sich der Trauerzug durch Berlin bewegte. Doch es war auch bezeichnend, wer nicht an den Feierlichkeiten teilnahm. Der überzeugte Demokrat Karl von Ossietzky notierte: In der Technischen Hochschule zum Beispiel waren dem Ruf zur Trauerfeier 15. In Buchstaben 15 Teilnehmer gefolgt. An der Universität hatten es von 600 Professoren und Dozenten etwa 25 für nötig befunden zu erscheinen, um eine nichtssagende Verlegenheitsrede des Rektors anzuhören. Besonders negativ vermerkte er, dass der ehemalige oberste Heereschef Paul von Hindenburg der Trauerfeier ferngeblieben war. Tatsächlich sollte es sich schon bald zeigen, dass der neue Reichspräsident Paul von Hindenburg kein in der Wolle gefärbter Anhänger der parlamentarischen Demokratie war und immer noch das untergegangene Kaiserreich glorifizierte. Das war keine gute Voraussetzung, um die Probleme zu lösen, die Ebert hinterlassen hatte. 2 Millionen Deutsche hatten im Ersten Weltkrieg ihr Leben verloren. Die Witwen der getöteten Soldaten waren mehr schlecht als recht versorgt. Da die deutsche Armee nur noch 100.000 Mann umfassen durfte, mussten 8 Millionen ehemalige Soldaten wieder in das Arbeitsleben integriert werden. Das war angesichts hoher Arbeitslosenzahlen aber nur schwer möglich. 1926 suchten über 2 Millionen Deutsche einen Arbeitsplatz. Das waren rund 10% aller Erwerbstätigen. Erst 1927 wurde die staatliche Arbeitslosenversicherung eingeführt. Bis dahin hatten sich die Gemeinden um die Unterstützung der Arbeitslosen zu kümmern. Denn durch die finanziellen Verpflichtungen aus dem Versailler Vertrag waren die finanziellen Spielräume der Reichsregierung eng. Das Elend der Arbeitslosen, verarmte Familien mit hungernden Kindern, Kriegsversehrte, die betteln mussten, um zu überleben, Prostitution aus Not und der Kampf gegen den Paragraphen 218 der Abtreibung bei Strafe verbot. Das war die gesellschaftliche Wirklichkeit, die nicht nur Politiker beschäftigte, sondern auch in einem besonderen Maß Künstler. Otto Dix oder Käthe Kollwitz widmeten sich in ihren Bildern diesen ungelösten Problemen der jungen Demokratie. Und immer wieder kontrastierten sie das ärmliche Leben vieler Deutscher mit der Verschwendungssucht einer reichen Oberschicht. Die Kunst der Weimarer Republik war zu großen Teilen politisch und wollte es auch sein. Der Maler und Grafiker Max Pechstein zum Beispiel legte großen Wert darauf, zu betonen, dass auch der Expressionismus nicht unpolitisch gewesen sei, wie manche Kritiker behaupteten. Pechstein selbst war einer der wichtigsten Vertreter dieser Kunstrichtung. 1927 sagte er: Wir haben und suchen Weltanschauung und geben sie auf in unseren Arbeiten, ohne dabei den Literaten ins Handwerk zu pushen. Wir genügen uns aber nicht mit dem vielgemalten Kohlfeld der Impressionisten. Es ist Notwendigkeit in uns. Diese zwingt uns so und nicht anders zu arbeiten, und nicht die Sucht, etwas Neues zu schaffen, war und ist der Grund der Art unseres Malens, sondern der Wunsch, ein voll erfülltes Leben zu gestalten. Wir tragen kein Samtjackett und kein Samtparett, sind auch nicht die unterhaltsamen Spaßvögel in der Gesellschaft, sondern ringen heiß asketisch, um unserem Vaterland die Kunst wiederzugeben, welche würdig ist, seiner Leiden und groß genug, es später einmal mit Freuden erkennen zu lassen, dass auch auf Friedhöfen die schönsten Blumen ersprießen können. In den Freiräumen, die Künstler und Wissenschaftler in der Weimarer Republik vorfanden, entwickelte sich das, was gern mit dem Adjektiv neu versehen wurde. Von der neuen Sachlichkeit in Malerei und Literatur über das neue Bauen bis zur neuen Musik. Exemplarisch stehen dafür das Bauhaus in Weimar und Dessau, das Institut für Sozialforschung in Frankfurt und der Funkturm in Berlin, der den Siegeszug des 1923 in Deutschland eingeführten Radios symbolisiert. Wenn von den goldenen 20er Jahren gesprochen wird, dann sind die Künste und die Fortschritte in den Wissenschaften gemeint. Zwischen 1918 und 1933 erhielten 19 Deutsche den Nobelpreis, darunter 16 Naturwissenschaftler. Berlin war das kulturelle Zentrum mit weltweiter Ausstrahlung. Allein die großen, heute legendären Revuen zogen Mitte der 20er Jahre Abend für Abend über 10.000 Zuschauer an. Sie waren beliebt wegen ihrer großartigen Choreografien, aber auch berüchtigt wegen viel nackter Haut. Mit Verboten mussten die Veranstalter nicht rechnen. Das war bei Romanen, Theaterstücken und Zeitschriftenartikeln anders. Die Handhabe dafür bot unter anderem das 1926 erlassene Gesetz zur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutzschriften. Die herausragenden Schriftstellerinnen und Schriftsteller waren hochpolitisch. Und das schon seit Beginn der Weimarer Republik, die der Heidelberger Germanist Helmut Kiesel eine Glanzzeit der Literatur nennt. Der Erste Weltkrieg, um damit anzufangen, war für die Künste ein außerordentlicher Beschleuniger und, das ist auch wieder paradox zu sagen, ein befruchtendes Moment ersten Ranges. Der hat so viel freigesetzt an künstlerischer Energie im Protest gegen den Krieg, aber auch in der Verherrlichung des Krieges, die er nicht aufgehört hat, so viel freigesetzt an künstlerischen Formen, wie kaum ein Ereignis in der Geschichte davor. Und dann beginnt die große Zeit des sozusagen stillen Krieges. Das ist eine Formulierung von Erich Mühsam. Der offene Krieg wird zu einem stillen Krieg, der die ganzen 20er Jahre hindurch andauert und zu großen Konfrontationen, Verwerfungen kultureller, gesellschaftlicher, sozialer, politischer Art führt. Das wird alles literarisch reflektiert und inszeniert und ausgespielt. Und daher kommt diese außerordentlich reiche Literatur der 1920er Jahre. Der Schriftsteller Erich Mühsam hatte im April 1919 zusammen mit Ernst Toller zu den Wortführern der Münchner Räterepublik gehört, die ein sozialistisches Gegenmodell zum parlamentarischen System der Weimarer Republik sein sollte. Der Aufstand wurde niedergeschlagen. Mühsam und Toller erhielten lange Haftstrafen. Im Gefängnis schrieb Toller seine Gedichte und Theaterstücke, die ihn nach seiner Entlassung berühmt machten. Mit Ernst Tollers »Hoppla, wir leben« eröffnete der Regisseur Erwin Piscator am 3. September 1927 sein eigenes Theater am Berliner Nollendorfplatz. Die Inszenierung, die von den Kritikern der deutschnationalen Presse scharf abgelehnt wurde, arbeitete erstmals im Theater mit Filmprojektionen auf einer riesigen Leinwand. Die Handlung spielte auf 6 etagenförmig übereinander gebauten Bühnen. Für Erich Kästner begann mit dieser Aufführung, wenn nicht alles trügt, eine neue Epoche der deutschen Theatergeschichte. Ernst Toller nahm selbst einen kurzen Monolog seines Protagonisten Karl Thomas auf. Aus dem Drama »Hoppla, wir leben«. Karl Thomas spricht zu den Kindern. Ich will euch eine Geschichte erzählen. Kein Märchen. Eine Geschichte, die passiert ist, bei der ich dabei war. Während des Krieges lag ich irgendwo in Frankreich im Schützengraben. Plötzlich nachts hörten wir Schreie, so als wenn ein Mensch furchtbare Schmerzen erleidet. Dann war's still. Wird wohl einer zu Tode getroffen sein, dachten wir. Der Theaterintendant und Regisseur Erwin Piscator, der später emigrieren musste und nach dem Zweiten Weltkrieg unter anderem die Berliner Freie Volksbühne leitete, schrieb auch selber Theaterstücke, unter anderem für die KPD. Er bekannte sich zum proletarischen Theater, das er 1920 schon so definiert hatte. Einfachheit im Ausdruck und Aufbau. Klare, eindeutige Wirkung auf das Empfinden des Arbeiterpublikums. Unterordnung jeder künstlerischen Absicht dem revolutionären Ziel. Bewusste Propagierung des Klassenkampfgedankens. Auch wenn er später davon abwich und auch künstlerische Aspekte gelten ließ, blieben seine Inszenierungen politisch und riefen, so Helmut Kiesel, weiterhin heftige Reaktionen hervor. Weil das Theater eben die Anstalt oder das Medium ist, über das öffentlich diskutiert wurde. Romane erscheinen, werden rezensiert in einer gewissen Abfolge, nicht wahr? Wenn Zauberberg erscheint 1924, bis der durch alle Zeitungen gegangen ist, das dauert ein Jahr. Die Uraufführung eines Dramas von Rang durch Piscator wird 2 Tage später spätestens in allen großen Zeitungen in Deutschland besprochen. Und das heißt, das Theater stellt eine große Öffentlichkeit her, die sich für einen bestimmten Zeitpunkt, nicht nur 2, 3 Tage, sondern die Diskussionen gehen weiter, aber für einen bestimmten überschaubaren Zeitpunkt auf ein Thema, auf ein Stück konzentriert. Und Piscator hat eben Stücke auf die Bühne gebracht, die politisch hochbrisant waren. Eine ähnliche Wirkung wie die Inszenierungen von Piscator entfalteten auch die Theaterstücke des 1898 in Augsburg geborenen Bertolt Brecht. Er hatte seinen Durchbruch mit der 1928 uraufgeführten Drei-Groschen-Oper, die zum größten Bühnenerfolg der Weimarer Republik wurde. Danach spielte er als politischer Autor eine herausragende Rolle. Helmut Kiesel erklärt, warum. Brecht hat erstens einmal eine massive Kritik formuliert am sogenannten kulinarischen Theater der Vergangenheit. Es gibt ein Theater, das abgeschafft werden muss, weil es nur da ist, die Bourgeoisie zu unterhalten. Feinschmecker-Theater für die Bourgeoisie. Dieses Theater hat nichts mit unseren Problemen zu tun. Dafür baut er dann ein neues Theater. Konzept, das Theater, das epische Theater, das er ja auch dialektisches Theater nennt und das ein eminent politisches Theater ist, weil es darstellen will, dass die Verhältnisse schlecht sind und nicht so bleiben dürfen, sondern geändert werden müssen und geändert werden können. Und das führt er mustergültig vor Augen mit 2 Stücken, die eng zusammengehören. Das ist die heilige Johanna der Schlachthöfe, der Kapitalismus in der Krise. Er kommt aus seinen Krisen nicht heraus. Die Arbeiterschaft wird immer stärker ausgebeutet. Und die Kultur, das ist das Schlimme dran, der Kulturbetrieb und die Religion werden einbezogen in die Ausbeutung. Aber auch in der heiligen Johanna ist am Ende der Blick auf die Sowjetunion, wo der 5-Jahres-Plan zu glänzenden Zeiten führt. Und das 2. Stück ist dann eben die Maßnahme, dass nicht so sehr nur das Elend der Ausgebeuteten, in dem Fall in China, vor Augen führt, sondern auch den Weg, wie man es beseitigen kann, nämlich durch konsequentes, revolutionäres Handeln im Sinne des Bolschewismus. Zu den erfolgreichsten Theaterautoren der Weimarer Republik zählte neben Toller und Brecht auch der Arzt Friedrich Wolff, der Stücke über den Matrosenaufstand am Ende des Ersten Weltkriegs oder über das Abtreibungsverbot auf die Bühne brachte. Seit 1928 war er Mitglied der KPD. Als einer der ersten Schriftsteller nutzte er das Radio für politische Agitation. Da die Sendeanstalten zu politischer Neutralität verpflichtet waren, wählte er die künstlerische Form des Hörspiels. Der italienische General Umberto Nobile hatte im Mai 1926 versucht, den Nordpol mit einem Luftschiff zu erreichen und war dabei mit seiner Mannschaft abgestürzt. Er selbst wurde von einem schwedischen Flieger vom Eis gebracht, Die Überlebenden seiner Mannschaft rettete ein Eisbrecher aus der Sowjetunion, nachdem der italienische Diktator Mussolini mit der Hilfe lange gezögert hatte. In seinem erstmals am 5. November 1929 gesendeten Hörspiel SOS Rau Rau schildert Wolf diese Rettung. In einer Schlüsselszene lässt er den Arbeiterrat des Eisenwalzwerks in Leningrad darüber diskutieren, ob Menschen und sowjetisches Material dafür eingesetzt werden dürfen, um ein faschistisches Expeditionskorps zu bergen. Genossen, ihr wisst, dass ich immer dafür eingetreten bin, wir sollten über unsere Gewerkschafts- und Parteiabgaben hinaus noch ein Zehntel unseres Wochenlohns für die Ausrüstung des Eisbrechers Malygin und für eine Polarflugstaffel stiften. Wir wussten, dass diese Schiffe zur Hilfeleistung für alle Fischer der Eismeere bereit sein sollten, zur Freihaltung der Nordhäfen für Lebensmittel- und Materialtransport. Alle Kräfte für dieses Ziel. Ich frage euch aber, wenn ein Land, das ein völlig anderes System hat als das unsere, das unsere Bewegung, unsere Gedanken mit Gewalt unterdrückt. Malygin soll ja für unsere Gedanken werben. Ja, glaubst du denn, Genosse, dass diese Werbung von den Trägern des anderen Systems anerkannt wird? Auch dort sind Arbeiter. Alle Welt sieht jetzt auf Russland. Alle Welt sieht auf den Malygin. Man sieht auf die Sowjetunion und die Solidarität aller Schaffenden. Sehr richtig. Aber notwendiger ist, dass unser Export an Fischen steigt. Dass wir Getreide zu unseren Städten an der Murmanskiste bringen und hier neue Stützpunkte schaffen für Menschen und für unser System. Bravo, Genosse. Metzgen hat verfasst. Nein! Das ist Kirchturmspolitik, Genossen. Auch ich habe für die Malygin gezahlt und er soll zu Italien fahren. Und wir verrecken. Ja, wir verrecken. Alle. Einstimmig. Die Resolution hat folgenden Wortlaut. Die Belegschaft der Putilow-Werke begrüßt die Entsendung des Malygin zur Rettung der Italiermannschaft. Sie begrüßt zugleich die Italiermannschaft mit dem Gruße der Solidarität der Arbeiter aller Länder. Die Sowjetunion war für viele Schriftsteller, die sich zum linken Spektrum zählten, eine große Verheißung. Hunger und Elend würden dort entschieden bekämpft und jeder habe eine Arbeit. Frauen und Männer seien nicht nur vor dem Gesetz gleich, sondern überall in der Gesellschaft. Als Beispiel wurde immer wieder die Legalisierung der Abtreibung genannt. In Deutschland war sie durch den Paragraphen 218 verboten. Das brachte viele Familien in Not und Frauen sogar ins Gefängnis. Kritiker der libertären Praxis in der Sowjetunion sahen darin einen Verfall der Moral. Als der Schriftsteller und Journalist Josef Roth Ende 1926 in die Sowjetunion reiste, unterzog er auch das Sexualleben der Russen einer genauen Prüfung und kam zu dem Ergebnis: Die angebliche Sittenlosigkeit und die neue Geschlechtsmoral beschränken sich auf eine Reduzierung der Liebe zu einer hygienisch einwandfreien Paarung zweier durch Schulvorträge, Filme und Broschüren sexuell aufgeklärten Individuen verschiedenen Geschlechts. Ihr geht in den meisten Fällen keine Werbung, keine Verführung und kein seelischer Rausch voran. Die Sünde ist infolgedessen in Russland langweilig, wie bei uns die Tugend. Schriftsteller, die den Deutschnationalen oder den Nationalsozialisten nahestanden, wären nie auf die Idee gekommen, Russland einen Besuch abzustatten. Für sie war der Kommunismus der Feind Nummer eins und wurde von ihnen noch stärker abgelehnt als die parlamentarische Demokratie der Weimarer Republik. Sie wünschten sich ein militärisch und wirtschaftlich starkes Deutschland, das von einer wie auch immer bestimmten Elite mit einem autoritären Führer an der Spitze regiert wurde. Die Forderung nach einem erheblichen Gebietszuwachs für Deutschland, die Adolf Hitler in seinem Buch »Mein Kampf« erhoben hatte, wurde durch den 1926 erschienenen Roman »Volk ohne Raum« von Hans Grimm populär. Hans Grimm, der über 10 Jahre als Kaufmann im südlichen Afrika gelebt hatte, zählte sich selbst zu den bürgerlichen Autoren. Der Held seines Romans, Cornelius Fribot, entschließt sich, nach Südafrika auszuwandern und nimmt dort am Krieg der Buren gegen die Engländer teil. Schmerzliche Erfahrungen und persönliche Enttäuschungen lassen ihn in seine Heimat zurückkehren. Er stirbt durch den Steinwurf eines Arbeiters, als er begonnen hat, seine politischen Überzeugungen öffentlich zu vertreten. An den Beginn des über 1350-seitigen Romans stellte Grimm seine Kernthese im Zwiegespräch mit einem fiktiven Leser. Meinst du, dass es irgendein Größeres gebe auf Erden und im Himmel als die letzte Schicksalsfrage unseres Volkes? Es lebt der Sieche und lebt der Dieb und lebt die Hure und lebt das Gewürm, das einander frisst. Aber der deutsche Mensch braucht Raum um sich und Sonne über sich und Freiheit in sich, um gut und schön zu werden. Schau um dich, schau vor dich und bedenke die Enkel und Neugeborenen. Es gibt eine Sklavennot der Enge, daraus unverzwungene Leiber und Seelen nie mehr wachsen können. Ich aber, mein Freund, ich weiß, dass meine Kinder und mein Geschlecht und das deutsche Volk ein und dasselbe sind und ein Schicksal tragen müssen. Die Bibel des Deutschtums, wie Kurt Tucholsky den Roman nannte, war einer der großen Bestseller der Weimarer Republik. Diese ungewöhnliche Resonanz auf ein sehr sperriges Werk verdankte sich auch den Gebietsabtretungen, die im Versailler Vertrag festgelegt waren. Die meisten Deutschen empfanden diese Verluste als ungerecht und für die Zukunft Deutschlands als verhängnisvoll. An die bürgerlichen Leser und Zuhörer wandten sich nicht nur rechtsgerichtete Autoren wie Hans Grimm, sondern auch Schriftsteller, die sich zur Weimarer Republik bekannten und für sie warben. Zu ihnen zählte nach anfänglicher Skepsis auch Thomas Mann, der 1929 den Nobelpreis für Literatur erhielt. Er verstand sich als Mahner und Warner, wie in seinen Worten an die Jugend, die zuerst am 7. Januar 1927 in der Zeitschrift Literarische Welt erschienen waren. Später las er den Text für das Radio und die Schallplatte ein. Einander gegenüberstehen, die Partei der geistigen Menschen und die der ungeistigen Gegengeistigen. Denn Ungeistigkeit bedeutet in Zeiten wie diesen nicht Neutralität und Apathie vor dem Geiste, sondern tierischen, wilden, irrsinnigen Hass auf ihn. Die Feindseligkeit der Partei der Ungeistigen gegen die unsrige, ich sage, die unsrige junge Leute, ohne Unterschied von jung und alt, ist heute kaum noch einer Steigerung fähig. Die Parteidisziplin, die Solidarität dort drüben instinkthaft und unverbrüchlich. Wir sollten im Letzten, und wenn es ums Ganze geht, was es heute fast immer tut, es an solcher Einmütigkeit, an solchem Zusammenhalten nicht fehlen lassen, möge es auch schwer fallen. Denn ich gebe zu, dass die Welt des Geistigen nuancierter, weniger einheitlich ist als die der Gemeinheit, dass der Bruderkrieg recht darin zu Hause ist und sich vor Leidenschaft gebärdet, als gäbe es kein Extramuros. Und doch, ist es möglich, irgendetwas Geistiges, und sei es das Fremdeste, als wahrhaft feindselig zu empfinden? Hier wenigstens seht ihr einen, dem das nicht möglich ist, nie möglich war. Bei der Verteidigung der Republik stand Thomas Mann nicht alleine. Ähnlich wie er dachten Schriftstellerinnen und Schriftsteller, deren Bücher im Gegensatz zu denen von Hans Grimm bis heute gelesen werden. Helmut Kiesel. Fangen wir an mit seinem Bruder Heinrich Mann, der ja Republikaner der ersten Stunde war und nicht nur Vernunftrepublikaner wie Thomas Mann, gerne sagt und wie man ihn bezeichnet, sondern Herzensrepublikaner. Aber dann würde ich sofort auch nennen Alfred Döblin, Republikaner der ersten Stunde, dann würde ich Leon Feuchtwanger nennen. Sicher gehört auch Erich Maria Remarque dazu, wahrscheinlich auch Arnold Zweig. Also wenn ich wahrscheinlich sage, dann deswegen, weil man da im Einzelnen die Schriften anschauen müsste, auch in der Abfolge von Jahr zu Jahr, die Positionen wandeln sich. Das hieß aber nicht, dass sie Missstände oder die großen Probleme der Weimarer Zeit nicht thematisiert hätten. Autorinnen wie Marie-Louise Fleißer, Irmgard Keun, Vicky Baum oder Mascha Kaleko analysierten in ihren Theaterstücken, Romanen, Erzählungen und Gedichten die gesellschaftlichen Strukturen in einer durch materielle Not, wirtschaftliche Verwerfungen, Bigotterie und ungezügelten Kapitalismus bestimmten Gesellschaft. Sie suchten dabei auch die neue Rolle der Frau zu bestimmen. Denn die Gleichheit von Mann und Frau, die in der Verfassung der Weimarer Republik festgeschrieben war, entsprach noch nicht der sozialen Wirklichkeit. Vor allem die 1926 und 1928 uraufgeführten Stücke von Marie-Louise Fleißer sorgten für lange nachhallende Theaterskandale. Die Zeit scheint bei Fleißer stehen geblieben zu sein. Das Untertanendenken der Kaiserzeit zeigt sich unberührt von der demokratischen Veränderung. Das Militär führt noch immer außerhalb der Gesetze und der Verfassung ein Eigenleben. In ihrer Komödie »Pioniere in Ingolstadt«, in der Soldaten eine Brücke über die Donau bauen, zieht der Vorgesetzte, ein Feldwebel, am Ende des Stückes eine zynische Bilanz, bevor die Soldaten in die nächste Stadt, Küstrin, abmarschieren. Antreten! Stillgestanden! Leider hat sich der Pionier gegenüber dem weiblichen Teil der Bevölkerung der Stadt die nötige Zurückhaltung nicht immer auferlegt. Es ergeht daher Befehl, dass in der nächsten Zeit der Urlaub des gemeinen Pioniers eine wesentliche Einschränkung erleidet. Statistiken haben ergeben, dass bei dem Aufenthalt von 300 Mann in einer Stadt ca. 33 illegitime Kinder ergehen, deren Väter nicht festgestellt werden konnten. Das sind 10%, ihr Karnickel! Die Ziffer soll durch vorgetroffene Maßnahmen künstlich gesenkt werden, also... Nehmt euch zusammen in Küstrin, ihr Schweine. Dann seht ihr nicht wieder so mitgenommen aus. Da haben wir die Sauerei. Abmarsch! Links schwenkt, ohne Tritt. Marsch! Weder den Ingolstädtern noch den ehemaligen und aktiven Soldaten gefiel, wie sie in diesem Stück beschrieben wurden. Entsprechend heftig waren die Proteste bei den Aufführungen des Stücks. Mit soldatischen Tugenden verband man Tapferkeit und Heldenmut statt Sittenlosigkeit. Symbolfigur dieses Denkens war Paul von Hindenburg. Der 1847 in Posen geborene Paul von Hindenburg und Bennekendorf hatte als Generalstabsoffizier und General bis 1911 in der kaiserlichen Armee gedient. Mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs wurde er reaktiviert. Als es ihm Ende August 1914 gelang, in der sogenannten Schlacht bei Tannenberg die in Ostpreußen eingedrungenen russischen Truppen zurückzuschlagen, wurde er als Volksheld gefeiert. Bei Kriegsende war er als Chef der obersten Heeresleitung der ranghöchste Offizier in der deutschen Armee. Obwohl er selbst Friedensverhandlungen in aussichtsloser militärischer Lage gefordert hatte, propagierte er zu Beginn der Weimarer Republik die Dolchstoßlegende, nach der das deutsche Heer im Felde unbesiegt durch Saboteure und korrupte Politiker in der Heimat zum Aufgeben gezwungen worden sei. Nach dem Tod Friedrich Eberts fragten rechtsgerichtete Parteien von DNVP bis NSDAP bei ihm an, ob er als ihr Kandidat bei der Reichspräsidentenwahl am 29. März 1925 antreten würde. Der damals 77-jährige Pensionär sagte zu. Gegen Hindenburg kandidierten der Zentrumspolitiker Wilhelm Marx, der nach der Währungsreform für 7 Monate eine Koalitionsregierung als Reichskanzler geleitet hatte, und der Vorsitzende der KPD, Ernst Thälmann. Die SPD hatte sich nicht dazu durchringen können, einen eigenen Kandidaten ins Rennen zu schicken und unterstützte Marx, der von vielen in der Favoritenrolle gesehen wurde. Aber es kam anders. Hindenburg wurde mit 48,3% der abgegebenen Stimmen neuer Reichspräsident. Marx erhielt 45,3%. Auf Ernst Thälmann entfielen 6,4%. Hindenburg wirkte wie ein Ersatzkaiser, als er sich Ende Januar 1926 in Köln feiern ließ, nachdem die französischen und belgischen Truppen das Ruhrgebiet und die Kölner Zone geräumt hatten. Ganz ähnlich verlief sein Auftritt, als er am 18. September 1927 das Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein in Ostpreußen einweihte. Das Tannenberg-Denkmal gilt in erster Linie dem Gedächtnis derer, die für die Befreiung der Heimat gefallen sind. Ihr Andenken, aber auch die Ehre meiner noch lebenden Kameraden verpflichten mich dazu, hier erneut feierlich zu erklären, die Anklage, dass Deutschland schuld sei an diesem größten aller Kriege, weisen wir, weist das deutsche Volk in allen seinen Schichten einmütig zurück. Nicht Neid, Hass oder Eroberungslust gaben uns die Waffen in die Hand. Der Krieg war uns vielmehr das äußerste, mit den schwersten Opfern des ganzen Volkes verbundene Mittel der Selbstbehauptung einer Welt von Feinden gegenüber. Hindenburg galt als Marionette seines Staatssekretärs Otto Meissner, der später auch die Präsidialkanzlei von Hitler leitete, und des Generals Kurt von Schleicher, der in der letzten Phase der Weimarer Republik für wenige Wochen Reichskanzler werden sollte. Er verstand zwar wenig von Politik, traf aber auch eigene Entscheidungen und enttäuschte, zumindest in den ersten Jahren seiner Amtszeit, die Erwartungen seiner rechtsgerichteten Wähler. So unterstützte Hindenburg auch die Bemühungen des Reichsaußenministers Gustav Stresemann, zu einem Ausgleich mit Frankreich zu kommen. Die besondere politische Brisanz dieser Annäherung lag darin, dass die rechtsgerichteten Parteien in Frankreich noch immer den Erbfeind sahen. Der 1878 in Berlin geborene Stresemann wurde 1907 für die nationalliberale Partei der jüngste Abgeordnete im Reichstag. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gründete er die rechtsliberale Deutsche Volkspartei, die für die Monarchie eintrat und die Weimarer Verfassung ablehnte. Doch Stresemann wandelte sich bald zu einem überzeugten Demokraten und war vom August 1923 bis zu seinem Tod am 3. Oktober 1929 Reichsaußenminister. Stresemanns Ziel war es, das Deutsche Reich als gleichberechtigten Partner in die internationale Staatengemeinschaft zu integrieren. Ein erster wichtiger Schritt war die Verständigung mit Frankreich. Am 1. Dezember 1925 wurden die in Locarno ausgehandelten Verträge unterschrieben, in denen Deutschland, Frankreich und Belgien den Verzicht auf einen Krieg gegeneinander erklärten. Sollte trotzdem einer der Staaten eine Aggression beginnen, würden die beiden anderen dem angegriffenen Land zu Hilfe kommen. Dafür erhielten Stresemann und der französische Außenminister Aristide Briand 1926 den Friedensnobelpreis. Mit den Locarno-Verträgen war auch der Weg für die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund offen. Der 1920 gegründete Völkerbund mit Sitz in Genf sollte internationale Konflikte wie den Ersten Weltkrieg verhindern. Deutschland wurde am 9. September 1926 aufgenommen. Für die SPD begrüßte Rudolf Breitscheid den Beitritt. Er war außenpolitischer Sprecher der SPD-Reichstagsfraktion und deutscher Vertreter im Völkerbund. Wir waren für den Anschluss an den Völkerbund und treten für eine loyale und positive Mitarbeit ein, trotzdem wir wissen, dass er die letzten Ideale des Sozialismus und der internationalen Arbeiterschaft nicht verwirklichen kann. Er ist zunächst kein eigentlicher Bund der Völker, sondern ein Bund der Staaten, das heißt ihrer Regierungen. Er wird also der Aufrechterhaltung und Sicherung des Friedens immer nur in dem Maße dienen, als es den Wünschen und Anschauungen der einzelnen Regierungen entspricht, zumal dafür die in Genf zu fassenden Beschlüsse Einstimmigkeit erforderlich ist. Wer also den Völkerbund zu einem wirksameren Instrument des Friedens machen will, muss jeder in seinem Lande seine Kraft dafür einsetzen, dass Regierungen an der Spitze stehen, die gewillt und imstande sind, an die Stelle der gewaltsamen Lösungen internationaler Streitigkeiten den friedlichen und schiedsrichterlichen Ausgleich zu setzen. Bei der Reichstagswahl am 20. Mai 1928 unternahm die SPD nach einer längeren Phase der Abstinenz wieder den Versuch, als stärkste Fraktion auch den Reichskanzler zu stellen. Die Vorzeichen dafür standen günstig, nachdem eine Mitte-Rechts-Koalition an einem neuen Schulgesetz gescheitert war. Die Parteien hatten sich nicht darüber einigen können, ob konfessionelle Schulen den konfessionsübergreifenden Schulen gleichgestellt werden sollten. Der Wahlkampf wurde auch mit modernsten akustischen Mitteln geführt. Da Wahlwerbung im Rundfunk verboten war, ließen die Parteien Schallplatten mit Wahlreden produzieren. Ein Teil davon hat sich im Deutschen Rundfunkarchiv in Frankfurt erhalten. Die Tondokumente vermitteln einen Eindruck davon, welche politischen Ziele die Parteien in den Vordergrund rückten. Für die SPD erinnerte Philipp Scheidemann an den fundamentalen Umschwung nach dem Ersten Weltkrieg und die Leistungen der SPD seither. Scheidemann war es gewesen, der am 9. November 1918 die Republik ausgerufen hatte. Die Sozialdemokratie hat im November 1918 das Reich vor dem Zerfall und dem Bolschewismus gerettet, indem sie die Republik auf demokratischer Grundlage gestaltete. Sie hat Männern und Frauen gleiche politische Rechte gegeben. Wer das 20. Lebensjahr vollendet hat, kann jetzt wählen und mitbestimmen, wie regiert werden soll. Zugunsten der Großen und Reichen oder im Interesse der Werktätigen in Stadt und Land. Unter den Werktätigen verstehen wir alle Schaffenden, gleich viel, ob sie ihre körperliche oder geistige Arbeitskraft verkaufen müssen. Für die nationalliberale DVP sprach ihr Vorsitzender, Reichsaußenminister Gustav Stresemann. Als Realpolitiker trat er für eine auch nüchtern vorgetragene Realpolitik ein. In diesen Zeiten großer bewegender Fragen, von denen unsere Zukunft abhängt, gibt es für uns in der Partei nur einen Leitstern. Die Ansprüche der Zeit zu befriedigen, frei von Illusionen, in sachlicher, nüchterner Arbeit und jener Realpolitik, die in Wirklichkeit das höchste an Idealismus ist, weil sie das heiße Herz da bändigt, wo nur der kühle Verstand uns vorwärts zu bringen vermag. Wir nannten uns die Partei des Wiederaufbaus und haben an diesem Wiederaufbau zäh mitgearbeitet. Wir haben es vorgezogen, lieber Popularität und Mandate zu verlieren, als die bequemen Wege der Opposition zu gehen. Wir haben dem Volke versprochen, nationale Realpolitik zu treiben, haben es getan nach außen und innen. Und nur ein Tor kann leugnen, dass das Deutschland von heute ein anderes ist, als das Deutschland, in dem vor 5 Jahren um die Beendigung der Ruhrpolitik gekämpft wurde. Die Deutschnationale Volkspartei befand sich gerade im Umbruch. Im Hintergrund operierte der Zeitungsmogul Alfred Hugenberg, dem eine stattliche Anzahl von Provinzblättern, Verlage und eine eigene Nachrichtenagentur gehörten. Zum Wahlkampf wiederholte dessen Gefolgsmann, der Reichstagsabgeordnete Ernst Oberfohren, die Forderungen der Partei nach dem Wiederaufleben der Monarchie. Die Deutschnationale Volkspartei ist heute die einzige und alleinige Trägerin eines aktiven, zielklaren Monarchismus, wie sie die einzige Partei ist, die die Farben Schwarz-Weiß-Rot, ihre Tradition und die mit ihnen verbundenen politischen Zielsetzungen hochhält und verficht. Mit der Staatsidee, die uns erfüllt, ist die Monarchie im Sinne der Wiederaufrichtung eines Hohenzollern-Kaisertums unlöslich verbunden. Der Eigenart und der geschichtlichen Entwicklung des deutschen Volkes am meisten entsprechend, verbürgt nach unserer unerschütterlichen und gerade in der nachrevolutionären Zeit besonders gefestigten Überzeugung, die Monarchie am sichersten Wohlfahrt und Einheit des Volkes, vor allem auch die Sauberkeit der öffentlichen Verwaltung. Wilhelm Pieck, Mitgründer der KPD, richtete seine Worte an seine wichtigste Wählergruppe, die Arbeiter. Später, nach seinem Exil in der Sowjetunion, wurde er der erste und einzige Präsident der DDR. Die Deutschnationalen vertreten die Großagrarier, die Deutsche Volkspartei und die Demokraten, das Großkapital. Das Zentrum vertritt beide und das Waffentum. Alle sind sie eure Feinde. Die Sozialdemokratie hat sich mit ihnen verbündet. Mit ihrer Koalitionspolitik stärkt sie den Bürgerblock, spaltet sie die Arbeiter. Weil die Kommunisten den Krieg und den Militarismus bekämpfen, weil sie offen, ehrlich für Sowjetrussland eintreten, weil sie den Kapitalismus stürzen und die Rätemacht aller Werktätigen den Sozialismus aufrichten wollen, weil sie euch helfen, deshalb werden sie von euren Feinden verleumdet, gehasst und verfolgt. Da Frauen in der Weimarer Republik zum ersten Mal in der Geschichte Deutschlands wählen durften, waren sie für die Parteien eine interessante Zielgruppe. Deshalb besprachen nicht nur Politiker die Werbeschallplatten, sondern auch Politikerinnen. Die SPD schickte ihre Reichstagsabgeordnete Toni Sender ins Rennen, die auch Redakteurin der Zeitschrift Frauenwelt war. Sie erinnerte daran, dass es noch vor wenigen Jahren kein Frauenwahlrecht gegeben hatte. Meine Herren und Damen, Gesinnungsgenossen, es ist ein ungeheuer wichtiges Recht, von dem wir jetzt wieder Gebrauch machen dürfen. Wir sollen einen neuen Reichstag wählen. Es ist uns eine herrliche Gelegenheit gegeben, über die Gestaltung unseres eigenen Lebens in den nächsten Jahren zu bestimmen. Niemand darf da gleichgültig bleiben. Aber ihr sagt vielleicht, was hilft uns das Wählen, das Parlament? Was hat uns eine Tätigkeit gebracht in den letzten Jahren? Geht es uns etwa besser als früher? Oder hatten wir nicht zu leiden unter einer stets wachsenden Teuerung? Müssen sich nicht die meisten von uns das Notwendige oft und immer das Schöne versagen? Und doch haben uns im letzten Wahlkampf alle Parteien die Besserung unseres Loses versprochen. Ja, meine Herren und Damen, Sie müssen vergleichen die Reden, die man im Wahlkampf hielt, mit den Taten. Dann wissen Sie, wie Sie zu handeln haben. Dann werden Sie feststellen, dass nur die Sozialdemokraten ihr Versprechen gehalten und mit aller Kraft für die Erleichterung des Loses der arbeitenden Massen, einschließlich desjenigen der kleinen Bauern und des Mittelstandes, eingetreten sind. Für die KPD war es ebenfalls eine Reichstagsabgeordnete, die zu den Wählerinnen sprach. Martha Arendsee forderte Verbesserungen für berufstätige Frauen und Hilfen für junge Mütter. Ihr leuchtendes Vorbild war die Sowjetunion. Frauen und Mädchen in Stadt und Land, wieder geht der Ruf zum Wählen an euch und wieder werden die Parteien der Volksausbeutung und des Volksbetrugs von den Deutschnationalen bis zu den Sozialdemokraten um eure Stimmen. Ihr bildet die Mehrzahl der Wahlberechtigten. Die dreifache Belastung, Betriebsarbeit, Haushalt und Kinder lässt euch wenig Zeit zum Zeitunglesen und Versammlungsbesuch. 11 Millionen Frauen stehen im Erwerbsleben. Die niedrigen Löhne der Männer reichen zur Erhaltung der Familie nicht aus. Die Frau muss mitverdienen. Schaut nach der Sowjetunion, wo anstelle der Großkapitalisten und Junker die Arbeiterklasse regiert. Dort ist jede Frau 8 Wochen vor und 8 Wochen nach der Niederkunft beurlaubt. Ihren Lohn erhält sie weiter. Ein Netz von Einrichtungen zum Schutze von Mutter und Kind wurde geschaffen, die zaristischen Abtreibungsparagrafen aber beseitigt. In Deutschland lehnt man den Mutterschutz ab. Dafür wandern jährlich über 7.000 Frauen in die Gefängnisse und Zehntausende gehen an den Folgen der Abtreibung zugrunde. Anna-Grete Lehmann von der Deutschnationalen Volkspartei stellte nicht die berufstätigen Mütter in den Mittelpunkt ihrer Wahlrede, sondern die christliche Familie, die sie in ihrem Kern durch Kommunisten und Sozialisten bedroht sah. Für uns deutschnationale Frauen ist politische Betätigung gleichbedeutend mit Verteidigung und Durchsetzung unserer Weltanschauung. Wir sehen in der Familie die Wurzel des Staates, die diesem ständig neue Kraft zuführen muss, wenn er gedeihen soll. Darum wenden wir uns gegen alles, was zur Auflösung der Familie führen könnte, die in Russland bereits Tatsache geworden ist. Niemals kann der Mensch sich selbst das Maß aller Dinge sein. Er bedarf einer höchsten, unwandelbaren Autorität. Er bedarf der göttlichen Führung. Für die Deutschnationalen geriet die Reichstagswahl zum Debakel. Das arbeitete Alfred Hugenberg in die Hände. Er war dafür eingetreten, die DNVP stärker nach rechts zu rücken. Nach den massiven Stimmenverlusten galt er als neuer Hoffnungsträger und wurde zum Vorsitzenden gewählt. Die SPD gewann 3,8% hinzu und erreichte 29,8%. Die DNVP als zweitstärkste Partei verlor fast ein Drittel ihrer Wähler und landete bei 14,3%. Drittstärkste Kraft blieb das Zentrum vor der KPD. Die Nationalsozialisten spielten mit 2,6% noch keine Rolle. Die Verhandlungen nach der Wahl waren nicht einfach. Hermann Müller von der SPD bildete schließlich eine Koalitionsregierung aus 5 Parteien. Der SPD, dem Zentrum, der Deutschen Volkspartei, der Bayerischen Volkspartei und der Deutschen Demokratischen Partei. Müller selbst wurde am 29. Juni 1928 zum Reichskanzler ernannt. Er hatte dieses Amt bereits 1920 für kurze Zeit ausgeübt. Die Koalition war von Anfang an labil, obwohl es wirtschaftlich in Deutschland weiter aufwärts ging. Aber die ersten Vorzeichen einer kommenden Krise waren schon auszumachen. Ende 1928 gerieten die Arbeitgeber der rheinisch-westfälischen Eisenindustrie und die Gewerkschaften in einen harten Arbeitskampf. Mehr als 200.000 Arbeiter wurden ausgesperrt. Das war der Auftakt für weitere Auseinandersetzungen. Als eine der großen sozialen Errungenschaften der Weimarer Republik die Arbeitslosenversicherung zu kippen drohte, zerbrach die Koalition. Der Freiburger Historiker Ulrich Herbert. Die Arbeitslosenversicherung sah die SPD als eine ihrer Großtaten. Und die sollte nun gekürzt oder gar zur Disposition gestellt werden. Und darin sah sie gewissermaßen einen Angriff auf die sozialpolitischen Grundlagen der Republik. Oder auch ihre eigenen Identität. Dem damaligen Reichskanzler Müller ist vorgeworfen worden, er habe das verspielt. Auf der anderen Seite waren es die Konservativen, die rechten Kräfte vor allen Dingen, die alles daran setzten, diese Koalition wieder zu verlassen, weil sie merkten, es kommt eine Wirtschaftskrise, die war ja dann auch in Anzug und man wollte aus diesem Bündnis wieder raus. Das galt als unnatürliches Bündnis. Letztlich lag der Austritt aus dieser Regierung nicht allein und nicht einmal in erster Linie an der SPD. Ich glaube auch, dass insgesamt die SPD in sozusagen viel zu stark in den Vordergrund gerückt ist. Sie war nicht die stärkste Kraft der Weimarer Republik, das war die Rechte. Für Arbeiter und Angestellte hatte die erste Demokratie auf deutschem Boden zahlreiche Verbesserungen gebracht. Neben dem auf 8 Stunden begrenzten Arbeitstag und verbindlichen Tarifverträgen zwischen Unternehmen und Gewerkschaften war 1927 auch die Arbeitslosenversicherung eingeführt worden. Große Firmen und die ihnen nahestehenden rechtsgerichteten Parteien sahen darin eine unerträgliche Belastung der deutschen Wirtschaft und versuchten, das Rad zurückzudrehen. Solange der Konjunkturmotor lief, konnten sie sich mit ihren Forderungen nicht durchsetzen. Das änderte sich aber schlagartig mit dem 24. Oktober 1929. In den USA hatten Anleger im Vertrauen auf eine stabile Hochkonjunktur verstärkt in Aktien investiert und zum Teil auch Kredite dafür aufgenommen. Dadurch waren in den Konzernen die Produktionskapazitäten so gewachsen, dass sie weit über dem Bedarf lagen. Eine Absatzkrise bahnte sich an. Das führte zu Panikreaktionen bei den Anlegern. Alle wollten verkaufen. Innerhalb weniger Stunden brachen die Aktienkurse an der New Yorker Börse ein und erholten sich erst 1932 wieder, als der Dow Jones Index von seinem Höchststand von 331 Punkten auf 41 Punkte gefallen war. Die Finanzmärkte waren damals noch sehr labil und es gab so gut wie keine Instrumente, um in einer solchen Krise gegenzusteuern. Dieser Börsenkrach löste die Weltwirtschaftskrise aus, die auch Europa nachhaltig erschütterte. Besonders heftig traf die Bankenkrise Deutschland. Jahrelang hatten deutsche Unternehmen von amerikanischen Krediten profitiert. Nun erwiesen sich diese Finanzspritzen als gefährlicher Boomerang. Finanzkrisen hatte es auch schon vorher gegeben, sagt der Freiburger Historiker Ulrich Herbert. In dieser Form und in dieser Größenordnung hat das alle bis dahin geltenden Vorstellungen gesprengt. Aber dieser Effekt war nun dazu, dass die USA durch diese Phase der frühen 20er Jahre, wo enorme Kapitalreserven angehäuft worden waren, die in alle möglichen Richtungen nun verteilt worden waren. Also wie das halt so bei Anlegern ist, die dann in bestimmte Werke oder bestimmte Aktien oder Ähnliches investieren oder große Versicherungen und Ähnliches und das nun zurückziehen, weil sie glauben, dass es ihr Kapital gefährdet ist, weil sie erstmal in den USA große Liquiditätsprobleme haben, das Geld im Ausland zurückholen müssen, um die zu decken. Dann ist der sekundäre Effekt in Deutschland, auch in anderen Ländern, wenn auch nicht so stark, dass plötzlich die Finanzgrundlage fehlt, bestimmte Finanzhäuser zumachen müssen. In Deutschland meldete die Darmstädter und Nationalbank am 21. Juli 1931 Konkurs an. Bis dahin war sie das zweitgrößte Geldinstitut im Deutschen Reich gewesen. Die Zahlungsunfähigkeit einer so großen Bank ließ das Vertrauen in die Finanzmärkte weiter schwinden. Viele Deutsche versuchten nun, so schnell wie möglich ihr Geld von den Konten zu holen. Alle Entwicklungen zusammen hatten verheerende Folgen für die deutsche Wirtschaft. Zwischen 1928 und 1932 sank das Volkseinkommen um 39%. Die Industrieproduktion ging sogar um 54% zurück. Dadurch stiegen auch die Arbeitslosenzahlen rasant an. Vor der Krise waren 1,9 Millionen Deutsche ohne Arbeit gewesen. Bis zum Ende der Weimarer Republik erhöhte sich die Zahl auf 6 Millionen. Damit war jeder dritte Arbeitnehmer ohne Beschäftigung. Besonders dramatisch war die Entwicklung bei den jungen Menschen. 1932 meldete sich etwa die Hälfte aller männlichen Jugendlichen unter 20 Jahre arbeitslos oder stand in Kurzarbeit. In den jungen Erwachsenen sahen die radikalen Parteien ein erhebliches Wählerpotenzial. Während junge Arbeitslose mit geringer formaler Bildung zur KPD tendierten, sympathisierten die Kinder aus bürgerlichen Familien stark mit der extremen Rechten. Ulrich Herbert. Man kann sagen, dass die bürgerlichen Kinder die Abneigung ihrer Eltern spürten und gewissermaßen vervielfacht haben. Das ist ein Phänomen, das wir häufiger feststellen. Die erste staatliche Institution, die von den Nationalsozialisten und ihren Vorläufern beherrscht wurde, waren die ausgerechnet die Studentenschaften. Schon seit 1921 gab es eine völkische, also sprich rassistische Mehrheit in den allgemeinen Studentenausschüssen und im Verein der deutschen Studentenschaften. Da sieht man, welche Hypothek hier gerade von der bürgerlichen Jugend auf diese Republik zukam. Nachdem die Koalition unter Hermann Müller gescheitert war, weil sich die Regierungsparteien vor allem nicht über die Frage einigen konnten, wie die Arbeitslosenunterstützung künftig organisiert und finanziert werden sollte, ernannte Reichspräsident Paul von Hindenburg den Zentrumpolitiker Heinrich Brüning am 30. März 1930 zum Reichskanzler. Der 1885 in Münster geborene Brüning war im Herzen ein Monarchist. Seit 1924 saß er als Abgeordneter für das Zentrum im Reichstag. Seit 1929 führte er die Fraktion. Er war aber kein Anhänger der Weimarer Republik, sondern favorisierte eine starke Staatsführung. In seinem politischen Wunschsystem hätte das Parlament nur noch eine beratende Funktion ausgeübt. Brünings Distanz zur Demokratie und ihren Spielregeln war sicher ein Grund, warum sich Hindenburg und seine Berater für ihn entschieden hatten. Ein weiterer dürfte gewesen sein, dass Brüning als Finanzexperte galt. Er hatte jedoch keine parlamentarische Rückendeckung und führte eine Minderheitsregierung. Gleich sein erster Haushalt, der drastische Einsparungen vorsah, wurde vom Parlament abgelehnt. Daraufhin ließ Brüning ihn durch eine Notverordnung des Reichspräsidenten in Kraft treten. Diese Notverordnung wurde durch den Reichstag wieder aufgehoben. Hindenburg löste daraufhin den Reichstag auf und setzte Neuwahlen für den 14. September 1930 an. Die Grundlage für das Eingreifen des Reichspräsidenten lieferten die Artikel 48 und 25 der Weimarer Verfassung, in denen es heißt: Der Reichspräsident kann, wenn im Deutschen Reich die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich gestört oder gefährdet wird, die zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nötigen Maßnahmen treffen, erforderlichenfalls mit Hilfe der bewaffneten Macht einschreiten. Von allen getroffenen Maßnahmen hat der Reichspräsident unverzüglich dem Reichstag Kenntnis zu geben. Die Maßnahmen sind auf Verlangen des Reichstags außer Kraft zu setzen. Der Reichspräsident kann den Reichstag auflösen, jedoch nur einmal aus dem gleichen Anlass. Brüning umging mit den Notverordnungen des Reichspräsidenten konsequent das Parlament. Das hinderte ihn aber nicht daran, bei der Verfassungsfeier der Reichsregierung am 11. August 1930 die Republik hochleben zu lassen. Eine der schwersten Wirtschaftskrisen, deren Umfang und deren Auswirkungen wir noch nicht völlig übersehen können, durchzieht die ganze Welt. Zugleich beginnen die Wogen des Wahlkampfes um einen neuen Reichstag mit allen unerfreulichen Begleiterscheinungen des Misstrauens und der Zwietracht durch unser Land zu gehen. Die Stunde fordert Einsicht und Vertrauen in die Zukunft. Treten wir geschlossen und einig zusammen. Niemand sei von der Mitarbeit ausgeschlossen, der es ehrlich mit dem Aufbau unseres Staates meint. Loben wir am heutigen Verfassungstage aufs Neue der Reichsverfassung lebensvollen Inhalt zu geben. Fühlen wir uns auch in diesen Tagen als Brüder und seien wir bestrebt, bei sachlichem Meinungsaustausch auch den politisch Andersdenkenden die ihm zukommende Achtung zuteilwerden zu lassen. Sie, Herr Reichspräsident, und Sie, meine Damen und Herren, bitte ich mit mir einzustimmen in den Ruf, das in der Republik geeinte deutsche Volk, es lebe. Hoch! Hoch! Hoch! Die Reichstagswahl im September 1930, von der er sich eine stabile Mehrheit für seine Politik erhofft hatte, brachte genau das Gegenteil. Weitgehend ohne parlamentarische Rückendeckung leitete Brüning als Reichskanzler bis zum 30. Mai 1932 ein Präsidialkabinett, das sich auf die Notverordnungen des Reichspräsidenten stützte. Die Probleme, mit denen Hermann Müller in der letzten Phase seiner Regierungszeit konfrontiert worden war, hatten sich nicht geändert. Sie waren nur drängender geworden. Brüning versuchte der weiter wachsenden Arbeitslosigkeit und den explodierenden Staatsausgaben mit rigorosem Sparen Herr zu werden. Bis heute sind seine Politik und er selbst unter Historikern umstritten. Ulrich Herbert? Im Grunde geht es um Austerität, also um die modernen Begriffe, was mache ich in der Krise, eher sparen oder eher ausgeben. Und Brüning war der Meinung, wir müssen sparen, um das Land wieder regierbar zu machen. Ihm wird dann immer vorgeworfen und viele Zeitgenossen auch bis heute, dass es richtiger gewesen wäre, zu investieren und um Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist vielleicht auch richtig. Diese Massenentlassungen haben dieses Problem immer noch weiter angeheizt. Insofern gehöre ich eher zu denen, die sagen, also die brüningsche Sparpolitik war ein verhängnisvoller Fehler. Aber ich sehe auch die Argumente derjenigen, die sagen, dass eine Ausgabenpolitik diesen Staat ebenfalls in kürzester Zeit in den Bankrott geführt hätte. Aber gut, das ist gewissermaßen kontrafaktisch. Zweifellos ist von der Wirkung her so, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit auch, nicht nur, aber auch durch die brüningsche Sparpolitik verstärkt wurde. Und dass Brünings Argument, auf diese Weise die Reparationen runter zu handeln, ja nicht völlig falsch war, aber auch nicht so ausschlaggebend, wie man dann für diese Politik vielleicht annehmen könnte. Im Young-Plan, der noch unter der Regierung Müller im Reichstag verabschiedet worden war, hatten unabhängige Finanzexperten die Zahlungsverpflichtungen des Deutschen Reichs neu festgelegt. Die Regelung sah jährliche Raten von 2 Milliarden Reichsmark bis 1988 vor. Brüning zielte darauf, die Zahlungsunfähigkeit Deutschlands nachzuweisen. Im Juni 1931 schlug der amerikanische Präsident Hoover vor, die Reparationsleistungen für ein Jahr auszusetzen. Nach zähen Verhandlungen, vor allem mit Frankreich, wurde das Hoover-Moratorium umgesetzt. Da sich die wirtschaftliche Situation Deutschlands nach einem Jahr nicht grundlegend geändert hatte, beschlossen die Westmächte im Frühsommer 1932 auf der Konferenz von Lausanne das Ende der Reparationen. Fällig war nur noch eine Abschlusszahlung in vergleichsweise bescheidener Höhe. Doch als diese Beschlüsse gefasst wurden, war Brüning schon nicht mehr im Amt. Nicht nur die internationale Wirtschafts- und Finanzkrise hatte die Zahl der Arbeitslosen rasant ansteigen lassen. Auch Brünings Sparpolitik war dafür mitverantwortlich. Gleichzeitig wurden die Leistungen für die Arbeitslosen drastisch gekürzt. Anfang 1933 erhielten über 5 der 6 Millionen Arbeitslosen keine staatliche Erwerbslosenhilfe mehr. An etwa 1,4 Millionen von ihnen wurde, allerdings nur für einen eng begrenzten Zeitraum, eine geringe Krisenfürsorge gezahlt. Knapp 2,5 Millionen waren auf Wohlfahrtsleistungen ihrer Wohngemeinden angewiesen und 1,2 Millionen blieben ganz ohne jede Unterstützung. Die radikalen Parteien erkannten in der großen Zahl von verarmten und sozial deklassierten Arbeitnehmern ein neues Wählerpotenzial. Zwischen Mai 1928 und Juli 1932 konnten NSDAP und KPD ihre Stimmenanteile bei den 3 Reichstagswahlen erheblich steigern. Die KPD setzte bei ihrer politischen Agitation auch auf Schriftsteller. Ihre propagandistische Speerspitze war Erich Weinert. Der ausgebildete Zeichenlehrer schrieb seit 1921 Zeitgedichte, die er in Berliner und Leipziger Kabaretts vortrug. Die grausamen Gemetzel, die er während des Ersten Weltkriegs als Soldat erlebt hatte, machten ihn zum Pazifisten und führten ihn in die KPD. Seine politisch-satirischen Kampflieder wurden zum Teil von Hans Eisler vertont und von Ernst Busch im schnarrenden, militärisch harten Ton gesungen. Weinert las seine Texte aber auch selbst und ließ sie auf Schallplatten aufnehmen. So 1929 sein Gedicht vom Roten Feuerwehrmann. Straße frei! Wer hat, der kann. Platz für den Roten Feuerwehrmann! Mal geht es los, mal fängt es an. Dann kommt der Krach, da wackelt das Dach. Hallo, der Rote Feuerwehrmann, den ersten Schlag, immer feste Nacht. Paläste stürzen, die Straße brennt, es qualmt und stinkt im Parlament. Wie stehen die Kurse? Die Börse brennt. Letzte Notierung, die Welt ist kaputt. Bis zum letzten Prozent, alles Dreck und Schutt. Das Zuchthaus brennt, es brennt die Kaserne. Sprengkapseln ran, hier krachen Konzerne. Die Menschenschinder an die Laterne! Neben Erich Weinert bekannten sich auch andere Schriftsteller wie Ludwig Renn oder Alexander Abusch zum Kommunismus sowjetischer Prägung. Der bekannteste von ihnen war Johannes R. Becher, der Literatur, wie er schon 1925 schrieb, als Bestandteil der organisierten, planmäßigen, vereinigten kommunistischen Parteiarbeit sah. Der Sohn eines Landgerichtsdirektors hatte zunächst emphatische expressionistische Texte verfasst, ehe er erst zu den unabhängigen Sozialdemokraten und dann zur KPD fand. 1926 wurde er wegen seines Antikriegsromans »Les Visite« oder »Der einzig gerechte Krieg« wegen Hochverrats angeklagt. Das Buch hatte er im Auftrag der KPD geschrieben. »Les Visite« ist eine Chlor-Arsen-Verbindung, die im Ersten Weltkrieg mit fürchterlichen Folgen eingesetzt wurde. Becher suggeriert in seinem Roman, dass die westlichen Mächte einen Giftgaskrieg gegen kommunistische Arbeiter in Deutschland und gegen die Sowjetunion planen würden. Der einzig gerechte Krieg war für Becher der Kampf für einen, wie es im Roman heißt, großen, gewaltig zusammengeschmiedeten Block von Sowjetrepubliken. Der Roman wurde sofort nach seinem Erscheinen in Deutschland verboten. Der Prozess gegen Becher zog sich bis 1928 hin, ehe ihn eine Reichsamnestie beendete. Im selben Jahr wurde Becher Vorsitzender des von ihm mitgegründeten Bundesproletarisch-Revolutionärer Schriftsteller. Am 6. März 1930 begründete Becher in einem Rundfunkgespräch mit dem Dichter Gottfried Benn, warum er die Befreiung des Proletariats als Ziel seiner Arbeit ansah. Die Dichtung an sich, das ist vermutlich nicht Ihre These, Herr Becher. Welche würden Sie aus Ihrer Auffassung heraus ihr gegenüberstellen? Ich von meinem Standpunkt aus vertrete die These Dichtung als Tendenz. Und zwar als ganz bestimmte Tendenz. Welcher Tendenz, Herr Becher, welche Tendenz wollen Sie mit Ihrer Dichtung vertreten? Ich verfolge mit meiner Dichtung die Tendenz, die heute meiner Ansicht nach jede Dichtung aufweisen muss, die Anspruch darauf macht, eine lebendige Dichtung zu sein. Das heißt, eine Dichtung, die in den entscheidenden Kräften dieser Zeit wurzeln, ein wahres und geschlossenes Weltbild zu gestalten vermag. Ich diene mit meinen Dichtungen einzig und ausschließlich der geschichtlichen Bewegung, von deren Durchbruch in die Zukunft das Schicksal der gesamten Menschheit abhängt. Ich diene auch als Dichter dem Befreiungskampf des Proletariats. Anlass für das Gespräch war eine Polemik von Becher. Der als Arzt arbeitende Ben hatte wie Becher mit expressionistischen Gedichten begonnen, dann aber einen anderen politischen Weg genommen. 1927 und 1928 veröffentlichte er seine gesammelten Gedichte und Prosaarbeiten, die auf ein geteiltes Echo bei der literarischen Kritik stießen, ihm aber als Autor zum Durchbruch verhalfen. Becher gehörte zu denen, die Benns Prosa ablehnten. Sie würden nach widerlicher Aristokratie stinken, hatte er zusammen mit dem Journalisten Egon Erwin Kisch in einem Artikel geschrieben. In dem Gespräch wandte sich Ben gegen jede Instrumentalisierung der Literatur. Die politische Tendenz sei, so sagte er, keine Tendenz der Dichtung, sondern eine Tendenz des Klassenkampfs. Noch deutlicher wurde Ben in einem Rundfunkvortrag für die Berliner Funkstunde am 28. August 1931, in dem er der Literatur nach sowjetischem Muster eine klare Absage erteilte. Diese russische Kunsttheorie, wenn man sie sich einmal ganz klar macht, behauptet nicht mehr und nicht weniger, als dass alles, was in uns, dem abendländischen Menschen, an Innenleben vorhanden ist, also unsere Krisen, Tragödien, unsere Spaltung, unsere Reize und unser Genuss, das sei reine kapitalistische Verfallserscheinung, kapitalistischer Trick. In dem Augenblick aber, wo der Mensch zur russischen Revolution erwacht, so behauptet diese Theorie, fällt das alles vom Menschen ab, verraucht wie Tau vor der Sonne, und es steht da der zwar ärmliche, aber saubere, das geglättete, heitere Kollektivwesen, der Normalmensch ohne Dämon und Trieb, beweglich vor Lust, endlich mitarbeiten zu dürfen am sozialen Aufbau, an der Fabrik, vor allem an der Festigung der Roten Armee, Jubel in der Brust, in den Staub mit allen Feinden, nicht mehr Brandenburgs, sondern Moskaus. Wer das Leben organisieren will, wird nie Kunst machen. Der darf sich auch nicht zu ihr rechnen. Kunst machen, ob es die Falken von Ägypten sind oder die Romane von Hamsum, heißt vom Standpunkt des Künstlers aus, das Leben ausschließen, es verengen, ja, es bekämpfen, um es zu stilisieren. Und noch eins würde ich hinzufügen, etwas Historisches, da dessen Kenntnisse in diesen Kreisen offenbar sehr mangelhafte sind. Der Kampf gegen die Kunst entstand nicht in Russland und nicht in Berlin. Er geht von Plato bis Tolstoi. Er ging immer von den mittleren Kräften außerhalb, aber auch innerhalb des Künstlers gegen die höheren. Der noch junge Rundfunk entwickelte sich in den letzten Krisenjahren der Weimarer Republik zu einem wichtigen Diskussionsforum. Schriftsteller, Philosophen und Wissenschaftler konnten relativ frei reden, solange sie nicht offen für eine bestimmte politische Gruppierung warben. Am 2. Februar 1930 zum Beispiel diskutierte Ernst Toller mit dem rechtsgerichteten Schriftsteller und Theaterkritiker Alfred Mühr über dessen Buch »Kulturbankrott des Bürgertums«. Dabei zeichnete Toller ein düsteres Bild des deutschen Bürgertums im Zeichen der Finanz- und Wirtschaftskrise. Als der Adel in seiner Blüteepoche war, hatte er das Lebensrisiko. Später hatte er die Pfründe. Als der Bürger zu Beginn seines Aufstieges um demokratische Rechte kämpfte, wartete seiner Gefängnis oder die Kugel. Heute Dividende. Und er benutzt die demokratischen Rechte, um die große Masse des werktätigen Volkes von materiellen und geistigen Gütern auszuschließen. Betrachten Sie die Schule. Der Besitz bestimmt heute, wer sich geistig entfalten darf oder nicht. Alfred Mühr hatte 1927 den Theaterinszenierungen von Erwin Piscator Kulturbolschewismus vorgeworfen und damit auch Toller gemeint. Denn mit dem Toller-Stück »Hoppla, wir leben« hatte Piscator in diesem Jahr sein Theater am Berliner Neulendorfplatz eröffnet. Das Bürgertum, das Mühr und Toller im Blick hatten, besuchte aber nicht die Piscator-Bühne, sondern ging in das Deutsche Theater zu Max Reinhardt, der als Regisseur und Theaterleiter einen legendären Ruf besaß. Reinhardt inszenierte nicht nur die von seinem Publikum erwarteten großen Klassiker, vor allem von Shakespeare, sondern war stets auf der Suche nach interessanten zeitgenössischen Stücken. In einem Rundfunkvortrag bemängelte er im Mai 1930, dass es davon zu wenige gäbe. Das Theater ringt heute um sein Leben. Nicht so sehr aus wirtschaftlicher Not, die allgemein ist. Es krankt vielmehr an der Armut des eigenen Blutes. Weder durch die literarische Nahrung, die ihm lange fast ausschließlich zugeführt wurde, noch durch rein theatralische Rohkost ist ihm aufzuhelfen. Die Gegenwart hat eine verschwenderische Fülle starker Schauspieler auf den Sand geworfen. Noch stehen sie in wunderbarer Blüte, aber das einzig belebende Element theatralischer Dichtung sickert dünn und unsere wahrhaft dramatische Zeit spiegelt sich nur schwach in ihr. Die menschliche Schöpferkraft strömt jetzt durch andere Betten. Im Augenblick. Aber wir leben in diesem Augenblick. Aktuelle Theaterstücke gab es mehr als genug. Aber sie hatten nicht die Qualität, die Regisseure wie Max Reinhardt oder Erwin Piscator schätzten. Die richtige Gesinnung allein reichte nicht aus. Das Theater suchte in politisch schwierigen Zeiten nach neuen künstlerischen Ausdrucksformen. Einen vergleichbaren Aufbruch gab es in der Musik mit Komponisten wie Arnold Schönberg, Ernst Krenek, Franz Schreker, Anton von Webern, Paul Hindemith oder Alban Berg. In einem Rundfunkvortrag forderte Arnold Schönberg am 22. März 1931 eine stärkere Berücksichtigung der künstlerischen Avantgarde, besonders der neuen Musik, in den Radioprogrammen. Ich befinde mich in einer Minderheit, nicht nur gegenüber den Freunden leichter Musik, sondern auch gegenüber den Freunden ernster Musik. Niemandem fällt es ein, die Helden anzufeinden, die den Flug über den Ozean oder zum Nordpol wagen. Denn ihre Leistung wird rasch jedem offenbar. Aber obwohl die Erfahrung gezeigt hat, dass viele längst schon Pfadfinder auf einem klar bewussten Weg waren, als man sie noch für halb irrsinnige Wegsucher hielt, so wendet sich doch die Feindschaft der Mehrheit stets gegen die, die auf geistigem Gebiet ins Unbekannte vorstoßen. Hier im Rundfunk wird der Mehrheit ihr Recht. Zu jeder Tages- und Nachtzeit serviert man ihr jenen Ohrenschmaus, ohne welchen sie scheinbar heute nicht mehr leben kann. Und so ist sie immer wild entsetzt, wenn sie einmal für eine kurze Zeit auf diesen Ohrenschmaus verzichten soll. Ich mache diesem Unterhaltungsdelirium gegenüber das Recht einer Minderheit geltend. Man muss auch die notwendigen Dinge verbreiten können, nicht bloß die überflüssigen. Und die Tätigkeit der Höhlenforscher, Nordpolfahrer, Ozeanflieger gehört zu diesen Notwendigkeiten. Und in aller Bescheidenheit sei es gesagt, auch die Tätigkeit jener, die auf geistigem und künstlerischem Gebiet Ähnliches waren. Auch diese haben Rechte, auch diese haben einen Anspruch auf den Rundfunk. Trotz der geringen Hörerzahlen bei Konzertübertragungen mit neuer Musik war der zunächst private, dann halbstaatliche Rundfunk der Weimarer Republik mit seinen verschiedenen regionalen Sendern der wichtigste Auftraggeber für zeitgenössische Komponisten. Vor allem die neue Musik und das Hörspiel als eigene Kunstform machten den Rundfunk zu einem wichtigen Kulturträger. Anfangs hatten sich die Schriftsteller noch reserviert gezeigt, weil sie eine Konkurrenz zum Buch und zum Theater fürchteten, aber das änderte sich schnell. Und die meisten der wichtigen Autoren lasen aus ihren Werken vor den Rundfunkmikrofonen. Leider haben sich nur sehr wenige Aufnahmen aus dieser Zeit erhalten. Einer der ersten Autoren, der die Möglichkeiten des Radios erkannte und nutzte, war Alfred Döblin. Er las aus seinen Büchern, verfasste eigene Beiträge und wurde zu Gesprächsrunden eingeladen, denn er vertrat seine Ansichten sehr pointiert. Wie bei einer Ausstellungseröffnung der Berliner Sezession im April 1931, als er die zeitgenössische Malerei attackierte. Woher kommt diese mangelnde Verwurzelung der Malerei mit dem heutigen Leben? Wie ich im vergangenen Monat durch das Rheinland und das Ruhrgebiet gefahren bin, da haben mich riesig interessiert. Mich, der literarisch interessiert ist, aber an Bildern gar nicht. Bauten, die ich da gesehen habe. Architektur. Das spricht zu uns. Wenn ich nach Süden gehe, in den Süden, die Britzer Siedlung von Taut sehe, wenn ich das Ulsteinhaus in Tempelhof sehe und andere Gebäude, spricht das zu mir. Wenn ich Ihre Bilder sehe, spricht das nicht zu mir. Warum? Warum? Nicht nur nicht. Geht das so? Trifft das? Sondern es trifft die Mehrzahl aller Menschen. Das muss Ihnen auffallen. Wenn ich am Alexanderplatz das neue Gebäude sehe, ich glaube, Gropius hat es gebaut, und die Untergrundbahn ansehe, so zittert mein Herz und ich freue mich. Und wenn ich Bilder sehe, so können einzelne Namen, Kokoschka etwa, oder nehmen Sie einen oder den anderen noch, Korinth, Slefo, können mich interessieren. Ganz intensiv gehen Sie mich nicht an. Warum nicht? Die Malerei steht irgendwie außerhalb heute. Sie sind nicht ganz Leute von heute. Ich muss Ihnen das sagen. Döblin verlangte vom Künstler, dass er sich auch für die Gesellschaft einsetzte und nicht nur für seine Kunst. Mit seinem 1929 erschienenen Roman Berlin-Alexanderplatz hatte er ein Meisterwerk der Moderne geschaffen. Die Geschichte eines entlassenen Strafgefangenen, der in dem pulsierenden und von krassen Gegensätzen geprägten Berlin keinen Boden mehr unter die Füße bekommt. Döblin wusste, wovon er schrieb. Als Arzt hatte er Kontakt zu den gesellschaftlich Deklassierten. Nach dem Ersten Weltkrieg hat er mit der USPD sympathisiert, später mit der SPD. Als wichtigster Repräsentant einer linksbürgerlichen Literatur blieb er auch in seinen journalistischen Arbeiten politisch engagiert. Berlin-Alexanderplatz wurde 1931 mit Heinrich George in der Hauptrolle verfilmt. Auch in der bereits ein Jahr zuvor produzierten Hörspielfassung des Romans hatte George den Franz Bieberkopf gesprochen. Hier ein Ausschnitt. Also, Lieders, was habe ich denn hier? Was denn? Na, schieß mal los. Na, was denn? Na, Geld, 2 Zehner, 20 Eier. Mensch. Na, von wo denn? Na, rate mal, von wo? Hinten rum? Bei mir nichts zu machen, du kennst den Franzen nicht. Von wo, Lieders? Ja, nur los, rate mal. Also, ich da gestern mit Schnürsenkel in der Elsasser Straße, steht da im Quergebäude eine an der Tür. Macht ihr auf? Schliekes Weib, sag ich dir, ei wei. Kommt mit mir jetzt quatschen. Ist eine Kriegerwitwe? Und dann sagt sie, ich soll mal rinkommen. Wir trinken Kaffee und du... Mensch! Siehst du, Glück muss der Mensch haben. War joldig, Mensch, war joldig. Und dann sagt sie, ich sehe vielleicht aus wie ein Oller. Und weil ich so abgerissen bin, gibt sie mir die 2 Lappen, die Schmiersenkel habe ich ihr oben gelassen. Mensch, das schenkt sie dir? Hat ihr alles erzählt von mir. Hat ihr leid getan und ich soll meine Kluft besorgen. Und in einer Woche treffe ich ihr wieder. Ja, hast doch der Lina. So bin ich ja auch gut. So, lass mal. Ist doch Geschäft. Alles Geschäft, Mensch. Moin. Moin. Ja, so ein Kerl. Ist stark wie ein Athlet, ist ein Verbrecher und kaum kommt er raus, fliegt ihm das Geld nur so ins Portemonnaie. Na, und ich sitze da mit meiner Frau und mit den Jähren. Ich Lick muss man haben. Mal ruft du das Weib. Was hat er gesagt? Else sagt? Das Hörspiel ist nie gesendet worden. Döblin soll mit der technischen Qualität nicht zufrieden gewesen sein. Helmut Kiesel, der eine große Literaturgeschichte der Weimarer Republik verfasst hat, vermutet zudem, dass nach dem überraschenden Erfolg der NSDAP bei der Reichstagswahl im September 1930 die Sendeverantwortlichen Vorbehalte gegen die Ausstrahlung gehabt hätten. Offenbar fürchteten sie Proteste von Politikern. Denn seit 1926 kontrollierten politische Überwachungsausschüsse und Kulturbeiräte die Programme. Eine so düstere Schilderung der Reichshauptstadt war sicher nicht erwünscht. In der Literatur blieb die Verelendung ganzer Bevölkerungsgruppen dagegen bis in die Endphase der Weimarer Republik ein wichtiges Thema. Dabei stammen die Protagonisten nicht immer aus dem Arbeitermilieu. Auch die neue gesellschaftliche Klasse der Angestellten war davon betroffen. Erich Kästner hat in seinem 1931 erschienenen Roman Fabian die Erlebnisse eines arbeitslosen Angestellten zu einer Art Endzeitvision verdichtet. Ursprünglich sollte der Roman direkter und platter »Der Gang vor die Hunde« heißen. Mancher kritische Beobachter der politischen Entwicklung wurde angesichts der vielen ungelösten Probleme, wie Kurt Tucholsky, zum Kritiker der parlamentarischen Demokratie. 1929 schrieb Kurt Tucholsky sein Gedicht »Das Gesetz«, in dem er dem Reichstag Untätigkeit in wichtigen gesellschaftlichen Fragen wie der Abtreibung vorwarf. »Hör mal, Willi, jetzt ist's aus. Noch ein 5. Kind hat keinen Platz im Haus. Heul nicht, Liese, das hat keinen Sinn. Hier hast eine Adresse, geh da mal hin. Die Olsche, die macht das im Tarife, aber schlecht. Und die Frau geht ein. Dann setzt es anonyme Briefe und 4 Kinder sind nun ganz allein. Und unterdes, da sitzen sie im Reichstagshaus und knobeln sich neue Gesetze aus. Für manche ist die Frau eine Milchmeierei. Hört ihr den Schrei? Hört ihr den Schrei?« Das Frauenbild wandelte sich in der Weimarer Republik. Eine Autorin wie Irmgard Keun zum Beispiel machte in ihrem 1931 veröffentlichten Roman »Gilgi, eine von uns« eine selbstbewusste junge Frau zur Hauptperson, die berufstätig war und sich nicht mehr von Konventionen und Moral leiten ließ. Während »Gilgi« vom sozialdemokratischen »Vorwärts« als Fortsetzungsroman abgedruckt wurde, lasen Frauen, die sich in der traditionellen Rolle als Gattin und Mutter sahen, die Bücher von Ina Seidel oder Isolde Kurz, die sich im Juli 1932 zur Frauenemanzipation so äußerte. Ich glaube ja nun nicht, dass es das letzte Ziel der Frau sei, immer da die gleichen Dinge wie der Mann und auf die gleiche Weise zu tun. sonst wäre nur die Zahl der Männer verdoppelt. Frauen haben wie der Dichter feinere Antennen, unmittelbareren Zugang ins Herz der Dinge. Es sind die noch rudimentären Werkzeuge, mit denen eine künftige, entwickeltere Menschheit die höheren Fragen der Menschlichkeit ergreifen wird. Die Kirche lehrt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber sie sagt nicht, wie man das macht. Mittels der in einer fernen Zukunft immer entwickelteren Antennen wird es einmal gegeben sein, im Nächsten sich selber zu sehen, seine Bedingtheiten wie die eigenen zu begreifen und zu schonen. Wenn einmal die Frau in diesem Flugzeug, dem sie die beste Pilotin sein wird, begonnen hat, den ungeheuren Ozean der allgemeinen Selbstsucht zu überqueren, dann wird sie den Weg zu allen ihr von der Vorsehung eigens gesetzten Aufgaben finden. Isolde Kurz hatte mitten im Ersten Weltkrieg den Lyrikband »Schwert aus der Scheide« veröffentlicht, der das deutsche Soldatentum feierte und sie als Autorin populär machte. Noch in ihren Lebenserinnerungen, die während der NS-Zeit erschienen, leugnete sie die deutsche Mitschuld am Beginn des Ersten Weltkriegs. Auch in den letzten Jahren der Weimarer Republik war der verlorene Krieg noch überaus präsent. Nicht nur durch die zahllosen Kriegsversehrten und den Reichspräsidenten Hindenburg, sondern auch durch die paramilitärischen Organisationen der Parteien. Die reichten von der SA, der Sturmabteilung der NSDAP, über den deutschnationalen Stahlhelm bis zum Roten Frontkämpferbund der KPD. Vor allem SA und Frontkämpferbund lieferten sich regelmäßig blutige Straßenschlachten. Spätestens 1928, mit dem Erscheinen von Erich Maria Remarques Roman »Im Westen nichts Neues«, war der Erste Weltkrieg für die deutsche Literatur wieder ein großes Thema. Während Remarque, Ludwig Renn, Georg von der Fring oder Edlef Köppen die Grausamkeiten der Kämpfe detailreich schilderten, um Unmenschlichkeit anzuprangern und vor einem neuen für möglich gehaltenen Krieg zu warnen, verfolgten rechtsgerichtete Autoren mit ähnlichen Schilderungen ein ganz anderes Ziel. Helmut Kiesel. Der Unterschied besteht darin, dass die Pazifisten sagen, die Soldaten, und das stellen sie dann auch dar, ihr seid umsonst gestorben und deswegen darf es nie wieder Krieg geben. Und die Nationalisten stellen dasselbe Elend genauso krass, vielleicht sogar noch krasser dar und sagen aber, ihr dürft nicht umsonst gestorben sein und deswegen muss die Nation weiterleben und wieder zu einer bestimmten Größe kommen und deswegen kann es und muss es vielleicht sogar einen weiteren Krieg geben. Also der Befund der Darstellung, die Deskription ist durchaus vergleichbar, nur die Konsequenzen sind radikal andere. Bei den rechtsgerichteten Autoren verband sich die Ablehnung der Weimarer Republik mit dem Wunsch nach einem neuen, autoritär geführten Staat, dessen Elite die Frontkämpfergeneration stellen sollte. Denn nur, so die unausgesprochene Behauptung, wer sein Leben für Deutschland eingesetzt hatte, war auch berechtigt, künftig dessen politische Geschicke zu bestimmen. Das wurde zum oft pathetisch vorgetragenen Vermächtnis der Soldaten erklärt. Der wichtigste dieser Autoren war ohne Zweifel Ernst Jünger, dessen 1920 erschienenes Kriegstagebuch »In Stahlgewittern« bis heute aufgelegt und kommentiert wird. Charakteristisch für seine Bücher in dieser Zeit ist eine ästhetische Überhöhung des Kriegserlebnisses, das Jünger zur existenziellen Bewährungsprobe schlechthin stilisierte. Als intellektueller Wortführer eines neuen Nationalismus dachte Jünger radikal antidemokratisch, antipazifistisch und antibürgerlich. In seiner Chronik aus den Grabenkämpfen 1918 mit dem Titel »Das Wäldchen 125« hatte Jünger 1925 seine rechtsanarchistischen Vorstellungen so zusammengefasst. Der behördlich wohlgeregelte Patriotismus, ebenso wohl wie die Kräfte, die sich ihm entgegenstellen, müssen von einem dämonisch aus allen Schichten auflodernden Glauben an das Volk und Vaterland verschlungen, Jeder Andersfühlende muss mit dem Brandmal des Ketzers behaftet und ausgerottet werden. Wir können gar nicht national, ja nationalistisch genug sein. Der jüngere Biograf Helmut Kiesel sieht in diesen frühen Büchern aber kein klares politisches Programm. Die Nation ist die geschichtliche Größe, in der zunächst einmal politisch und geschichtlich gearbeitet werden muss. Jünger hat ja immer einen großen geschichtlichen Blick. Es geht da immer um Jahrhunderte sozusagen, um langfristige Entwicklung. Und da ist die Nation eine Arbeitsgröße, die erstens einmal sozial integrativ sein muss, um alle Kräfte zu bündeln für den wirtschaftlichen und technischen Kampf, der in der Zukunft zu bestehen ist. Die Welt wird aufgerüstet, also technisch aufgerüstet, sie wird zu einer Werkstättenlandschaft, sie wird zu einer technischen Welt. Und das sind gigantische Leistungen erforderlich, die nur von einer starken Nation vorangetrieben werden können. Dann kann das überführt werden in eine planetarische, technologische Landschaft. Für die Zeit bis dahin aber ist die Nation die Arbeitsgröße und das heißt autoritär geführt, sozial integrativ und wehrhaft nach außen. Die politische Rechte war sich, so der Freiburger Historiker Ulrich Herbert, einig in der Ablehnung von Parlamentarismus und Demokratie, von der Kultur der Moderne im Allgemeinen und dem amerikanischen Einfluss im Besonderen. Bei der zukünftigen Staatsform reichte das Spektrum von der Wiedereinführung der Monarchie bis zum Ständestaat. Aber ich glaube, dass der Begriff Führerstaat es am besten zusammenfasst, weil in gewisser Weise in Analogie zum Ersten Weltkrieg die Organisierung des zivilen Lebens nach militärischen Prinzipien als besonders effektiv angesehen wurde. Und dazu gehört eben auch der militärische Führer bzw. der politische Führer. Das war relativ weit verbreitet. Und dann auf der ganz rechten Seite gab es natürlich diese rassischen Vorstellungen, die aber nicht sehr ausgeprägt waren. Thomas Mann, der inzwischen unermüdliche Verteidiger der Republik, bezeichnete die rechtsgerichteten Intellektuellen schon früh als die Helfershelfer der Nationalsozialisten. In seiner deutschen Ansprache, die er am 17. Oktober 1930 in Berlin hielt, wandte er sich gegen die, wie er es nannte, akademisch-professorale Sphäre, die in einem Idiom von mystischem Widersinn und verstiegener Abgeschmacktheit mit Vokabeln wie rassisch, völkisch, bündisch, heldisch auf die Deutschen von 1930 einredet und der Bewegung ein Ingredienz von verschwärmter Bildungsbarbarei hinzufügt. Gefährlicher und weltfremder, die Gehirne noch ärger verschwemmend und verklebend als die Weltfremdheit und politische Romantik, die uns in den Krieg geführt haben. Wie eine Bestätigung des Gesagten wirkte, dass der Vortrag von Thomas Mann massiv von SA-Leuten gestört wurde. Die nationalsozialistische Schlägertruppe hatte der Schriftsteller Arnold Bronnen angeführt, der in den ersten Jahren der Weimarer Republik mit Bertolt Brecht befreundet gewesen war. Als Thomas Mann seine Rede hielt, hatte sich das Parteiengefüge in Deutschland gerade dramatisch verändert. Bei der Reichstagswahl im September 1930 war die NSDAP mit 18,3% der abgegebenen Stimmen zweitstärkste Fraktion im Reichstag nach der SPD geworden, die über 5% verloren hatte. Immer mehr Arbeiter und Arbeitslose glaubten nicht mehr an die Kraft der SPD und setzten ihre Hoffnungen in der Krise auf radikale Parteien. Die Nationalsozialisten waren zu einer politischen Größe geworden, während die Deutschnationalen die Hälfte ihrer Wähler verloren hatten und nur noch bei 7% lagen. Für den Historiker Ulrich Herbert war das vor allem der Erfolg Adolf Hitlers. Hitler war sicherlich in der gesamten rechten Szene die beherrschende und eindrucksvollste Figur. Auch die geschickteste, strategisch geschickteste, vielleicht auch intelligenteste. Einerseits war er skrupelloser. Und er war bereit, Dinge zu tun, die anderen nicht tun, auch zu sagen. Und das Zweite, er galt als Moderner. Modern in dem Sinne, dass er die moderne Technik einsetzte, dass er keine ideologischen Debatten führte, dass er nicht mehr mit den alten Honoratioren in den Hinterzimmern saß, sondern eine Massenbewegung, die schick, sportlich, militärisch, alles das, was zu dieser Zeit gewissermaßen als modern galt, auftrat, die auch ein gewisses Gewaltpotenzial darstellte. Und sie war die lauteste Bewegung. Das spielte auch die Nutzung der modernen Massenkommunikationsmittel bereits eine Rolle. Also da bildete sich eine Alternative, eine, ich würde sagen, unkonventionellere Alternative rechts heraus. Dagegen sind die anderen Gestalten der Rechten und die anderen Führer der Rechten doch recht schwächliche Gestalten. Herr Hugenberg war sozusagen das Gegenteil eines Volksführers. Der konnte zwar Intrigen spinnen und konnte Medienkonzerne zusammenbauen, aber Volksführer war er überhaupt kein bisschen. Hitler glaubte allerdings, der Medienkonzern Hugenbergs könne ihm helfen, die Macht in Deutschland zu erlangen, und verband sich mit ihm und anderen nationalistischen Verbänden im Oktober 1931 zur Harzburger Front. Unterdessen hatte die NSDAP auch schon Regierungsverantwortung übernommen in einer Koalition in Thüringen. Die Reichstagswahl im Juli 1932 sollte der NSDAP den endgültigen Durchbruch bringen. In einer Wahlrede, die Hitler auf Schallplatte aufnehmen ließ, betonte er gleich mehrfach, dass er vor 13 Jahren mit 7 Männern begonnen hatte und nun 13 Millionen hinter ihm stehen würden. Vor 13 Jahren wurden wir Nationalsozialisten verspottet und verhöhnt. Heute ist unseren Gegnern das Lachen vergangen. Eine gläubige Gemeinschaft von Menschen ist erstanden, die langsam die Vorurteile des Klassenwahnsinns und des Standesdünkels überwinden wird. Eine gläubige Gemeinschaft von Menschen, die entschlossen ist, den Kampf für die Erhaltung unserer Rasse aufzunehmen, nicht weil es sich um Bayern oder Preußen, Württemberg oder Sachsen, Katholiken oder Protestanten, Arbeiter oder Beamte, Bürger oder Angestellte usw. handelt, sondern weil sie alle Deutsche sind. In diesem Gefühl der unzertrennlichen Verbundenheit ist die gegenseitige Achtung gewachsen. Aus der Achtung aber kam das Verständnis und aus dem Verständnis die gewaltige Kraft, die uns alle bewegt. Wir Nationalsozialisten marschieren daher auch in jede Wahl hinein mit dem einzigen Bekenntnis, am nächsten Tage die Arbeit wieder erneut aufzunehmen für die innere Reorganisation unseres Volkskörpers. Denn nicht um Mandate oder Ministerstühle kämpfen wir, sondern um den deutschen Menschen, den wir wieder zusammenfügen wollen und werden, zu einer unzertrennlichen Schicksalsgemeinschaft. Wegen der antisemitischen Ausrichtung der NSDAP hatte Julius Brodnitz, der Vorsitzende des Zentralvereins Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, bereits zur vorangegangenen Reichstagswahl im September 1930 zum Widerstand gegen die Nationalsozialisten aufgerufen. Wer von euch, meine jüdischen Freunde, in der heutigen Zeit der stärksten Bedrohung, einer Zeit, wie sie in ihrem Ernste und ihrer Tragik seit vielen, vielen Jahrzehnten nicht mehr vorhanden war, gewehr bei Fuß steht, erkennt nicht die Forderung der Stunde. Nur bei unbedingter Einsetzung aller Kräfte kann es gelingen, uns vor der Gefahr zu schützen, der wir gegenüberstehen. Ein großer Teil von euch ist diesen Gefahren gegenüber blind oder glaubt, dass wir, eine kleine Minderheit, gegen die große Mehrheit der Gegner nichts ausrichten können. Ganz falsch. Nur derjenige ist verloren, der sich selbst aufgibt. Die ganze Geschichte unserer jüdischen Gemeinschaft ist ein einziger großartiger Beweis dafür, dass es eine Kraft gibt, mächtiger als alle äußere Gefahr, der unbeugsame Wille zum Leben. Ihn müssen wir uns zu erhalten suchen. Auf ihn müssen wir uns aufrichten, wenn wir für uns und unsere Kinder eine hellere Zukunft erringen wollen. Wenn wir heute wirtschaftlich und seelisch so sehr zu leiden haben, so ist dies zum größten Teil dem unablässigen Wühlen der Nationalsozialisten zuzuschreiben, die eine Stimmung der Feindseligkeit und des Hasses gegen uns erzeugt haben. Ihnen gilt daher in erster Linie unser Widerstand. Wenn ihr alle, auch ihr Säumigen und Launen, in diesem Existenzkampf um jüdisches Recht, um jüdische Ehre und um Erhaltung und Stärkung unserer wirtschaftlichen Stellung nachdrücklich mitarbeiten werdet, brauchen wir an der Zukunft nicht zu verzweifeln. Den politischen Siegeszug der NSDAP konnten weder solche Aufrufe noch die mahnenden Worte von Thomas Mann aufhalten. Nachdem der Reichspräsident Hindenburg den Reichskanzler Heinrich Brüning im Mai 1932 entlassen und den parteilosen Franz von Papen zum neuen Reichskanzler ernannt hatte, wurden die Nationalsozialisten bei der Reichstagswahl am 31. Juli 1932 mit 37,3% die stärkste Fraktion. Um nicht mit den Nationalsozialisten eine Koalition eingehen zu müssen, regierte von Papen weiterhin mit einem Präsidialkabinett. Er nutzte die Schwäche von SPD und Gewerkschaften skrupellos aus. Nahezu staatsstreichartig hatte er den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Preußens, Otto Braun, am 20. Juli 1932 abgesetzt und selbst die Regierung in Preußen übernommen. Der Anlass waren heftige Straßenkämpfe zwischen Nationalsozialisten, Kommunisten und der preußischen Polizei in Berlin gewesen. In seiner kurzen Amtszeit als Reichskanzler wurde das System der Tariflöhne ausgehöhlt und die Unterstützung für Arbeitslose weiter abgesenkt. Damit waren die wichtigsten Bastionen der SPD geschleift. Auch im Reichstag spielte sie keine Rolle mehr. Der neue Reichstag trat am 30. August 1932 zusammen. Eröffnet wurde er mit einer kämpferischen Rede der Alterspräsidentin Clara Zetkin von der KPD. Ich eröffne den Reichstag in Erfüllung meiner Pflicht als Alterspräsidentin und in der Hoffnung, trotz meiner jetzigen Invalidität das Glück zu erleben, als Alterspräsidentin den ersten Redekongress Sowjetdeutschlands zu eröffnen. Das Ende der parlamentarischen Demokratie und damit der Weimarer Republik war zu diesem Zeitpunkt schon besiegelt. In zwei Wahlgängen wurde Hindenburg erneut zum Reichspräsidenten gewählt, nachdem die SPD wieder auf einen eigenen Kandidaten verzichtet hatte. Auf das Präsidialkabinett von Brüning war das von Papens gefolgt. Ihn löste im Dezember 1932 der Hindenburg-Vertraute Kurt von Schleicher ab, ehe der Reichspräsident am 30. Januar 1933 Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannte. Dass die Nationalsozialisten bei der Reichstagswahl im November eine Schlappe erlitten hatten, spielte dabei keine Rolle mehr. Ulrich Herbert? Die Tatsache, dass die Nazis dann 1933 an die Macht gekommen sind, war gewissermaßen keine unumgängliche Tatsache. Denn die Unterstützung für Hitler ließ ja schon seit dem November 1932 etwas nach. Die Wahlzahlen gingen etwas runter. Und dann drohte, das ist ein Köln-Begriff, drohte die Wiederbelebung der Wirtschaft. Das zeichnete sich so gegen Weihnachten 1932, 1933 ab. Insofern, es war tatsächlich eine realistische Alternative, dass mit der nächsten Wahl, nächsten Reichstagswahl, die letzte war im November 1932, nehmen wir mal an, die hätte dann im Sommer 1933 stattgefunden, die SPD wieder deutlich gewonnen hätte. Und um das zu verhindern, hat letztlich auch Hindenburg, der gegenüber den Nationalsozialisten, der denen nicht viel Vertrauen entgegenbrachte, dann überzeugt, dass alles ist besser als ein Wiederkehr der Sozialdemokraten. Für Ulrich Herbert war die Weimarer Republik erst an ihrem Ende eine Demokratie ohne Demokraten. Am Anfang, als sie gegründet wurde, sei das noch anders gewesen. Und man kann auch nicht sagen, dass diese Republik völlig erfolglos gewesen ist. Ein Großteil unseres heutigen Lebens, was Sozialpolitik, Wohnungsbau, Rechtswesen angeht, gründet auf der Weimarer Republik und das muss man hier auch berücksichtigen. Nach dem Ende der Weimarer Republik war Deutschland anders geworden. Viele politisch Engagierte, Wissenschaftler, Künstler, Journalisten und viele deutsche jüdischen Glaubens verließen schon kurz nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten ihr Land, um Haft, Folter und Ermordung zu entgehen. Der Physik-Nobelpreisträger Albert Einstein war im Dezember 1932 in die USA aufgebrochen, um Gastvorlesungen zu halten. Er kehrte nicht mehr zurück. Kurz vorher hatte er noch eine Schallplatte aufgenommen, die seinen Zeitgenossen in Deutschland wie sein Vermächtnis klang. Ich bekenne mich zum Ideal der Demokratie, trotzdem mir die Nachteile demokratischer Staatsform wohl bekannt sind. Sozialer Ausgleich und wirtschaftlicher Schutz des Individuums erschienen mir stets als wichtige Ziele der staatlichen Gemeinschaft. Ich bin zwar im täglichen Leben ein typischer Einspänner, aber das Bewusstsein der unsichtbaren Gemeinschaft derjenigen anzugehören, die nach Wahrheit, Schönheit und Gerechtigkeit streben, hat das Gefühl der Vereinsamung nicht aufkommen lassen. Sie hörten Die ungeliebte Demokratie, die Weimarer Republik zwischen rechts und links, ein Feature von Hans Sarkovic. Es sprachen Birgitta Asheuer, Torben Kessler, Gergana Muscala, Moritz Pliquet und Reinhard von Stolzmann. Ton und Technik Thomas Rombach. Regie Christiane Kreiner und Hans Sarkovic. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks von HR2 Kultur.